Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Boah, relativ pünktlich. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, wie geht's euch? Schon seid ihr alle gut drauf? Schon gecancelt, oder? Wer ein Denkmal hat, kann das auch canceln. Ne? Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das den Stream versaut. Ja. Und den Vorschlag haben wir, Mama. Ja, da warten wir doch noch drauf, unser Denkmal am Platz der Freiheit. Ja, in jeder Stadt wird das sein. Ja, dauert zwar noch ein bisschen, aber kommt bestimmt. Auf lange Frist kann man da praktisch nichts falsch machen, wenn man da drauf wettet. Ja. Ich glaube auch. Ich musste die Woche jedenfalls ganz viel an Florian Schröder denken. Wer ist das? Der sich auf die Bühne gewagt hat bei Querdenken. Und dann seine Antiposition da abgelassen hat. Dieser Kabarettist. Okay. Das macht mir nichts. Kleiner Skandal die Woche. Okay, habe ich erschlafen. Einer von mehreren, ja. Gut für dich. Es ist viel zu warm für Skandale momentan. Also ja, ich habe die meiste Zeit mit irgendwo herumliegen und hoffen, dass es abends wieder kühler wird, verbracht. Ja. Ja, Sommer canceln, würde ich sagen. Ja, weg damit. Ja. Ich finde Sommer auch rassistisch irgendwie. Problematisch vor allem auch. Obwohl die indigenen Völker ja vielleicht besser damit klarkommen. Ja, das ist ja der Rassismus. Das ist Reverse ist? Weatherism. Ich habe noch wenig Themen heute, kann das sein? Das wird eine ganz kurze Sendung, was sie sind. Naja, schauen wir mal. Die Hälfte wegfällt der Leute, ne? Das liegt, wenn das eine kurze Sendung liegt, liegt das einfach dran, dass Sommerloch ist. Das habe ich letzte Woche auch gedacht. Covid-Sommerloch. Dass es eine kurze Sendung wird. Aber letzte Woche haben wir dann auch wieder die 3 Stunden voll bekommen. Nur zu dritt. Ich habe gelesen, dass die Dunja Hayali mit ihren Sendungen die letzten, dass sie das Sommerloch überbrückt hätte, aber nicht gefüllt. Und dass sie sich als Moderatorin dann für die Zeit danach nicht direkt angeboten hätte. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur gelesen. Ja, auch mal bei der Einschätzung. Aber auch ein Sommerloch-Artikel. Ohne Illner geht gar nichts. Ja, genau. Die Frau Illner, die hat ja noch bei der aktuellen Kamera gelernt. Ist das so? Hm? Also weiß ich, ob die aktuelle Kamera, aber die hat auf jeden Fall schon im DDR das, in der DDR das Fernsehhandwerk erlernt. Aus der DDR. Okay. Ja, apropos Medien, Sachen, die nicht so vorkommen und so. Dieses Video hier von dem Kanal Shortfett Otaku, den wir schon länger kennen, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Aber das ist heute bei YouTube erschienen und direkt wieder verschwunden, nachdem ich es schon bei Twitter verteilen wollte, weil das eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung ist von diesem ganzen Black Lives Matter Antifa-Unfug, der sich da in Amerika, Kanada und so abspielt. Und worum es da auch geht, was man hier auch in dieser Überschrift schon sehen kann, ist dieses Act Blue. Und das ist was wir schon vor Monaten hier bei uns in der Sendung hatten. Nämlich dem Price war das aufgefallen, beziehungsweise hat es irgendwo aufgeschnappt, dass diese Spendenseite von Black Lives Matter da direkt gehostet ist von diesem Political Action Committee Act Blue, also von so einer Gruppierung, die da finanzielle Mittel in Wahlkämpfe stecken kann in den USA. Und in diesem Fall, wie der Name schon sagt, ist das halt für die blaue Partei, nämlich die Demokraten, also quasi Geld, nicht die AfD in diesem Fall, also quasi Geld, was man Black Lives Matter gibt, was dann bei den Demokraten versinkt. Und da gab es ja dann diese Woche auch die Nominierung von der Kamala Harris. Da wird jetzt zwar in diesem Video nicht thematisiert, aber da haben wir jetzt, glaube ich, sonst auch nichts weiter dazu. Deswegen können wir da vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Die war ja mal quasi die Chefjuristin in Kalifornien, die nennt sich das immer Attorney General von Kalifornien. Und da halt auch unter anderem soll sie da wohl irgendwelche Verfahren verschleppt haben, damit irgendwelche Leute da noch in der Waldbrandbekämpfung als hier Gefängnisarbeiter irgendwie rangezogen werden konnten und solche Dinge. Also war das so Sachen, wo sich normalerweise die Leute ja nicht zu Unrecht drüber aufregen, aus dem demokratischen Milieu irgendwie, dass man da Geld mitmacht mit Gefängnissen und solche Dinge. Das ist in Amerika ja schon lange ein Thema. Aber ja, da die Demokraten auch nicht unbedingt eine Hilfe sind und das dann auch ausnutzen, aber es ist dann sind halt die guten Leute so. Ne? Und in deutschen Medien war es eigentlich größtenteils dieses Ding von wegen, ja, eine Frau und ja, ihre Haut ist ein bisschen dunkel, also schwarz kann man ja eigentlich kaum nennen. Und sie ist ja auch keine Afroamerikanerin, sondern ihre Wurzeln sind nicht in Afrika, sondern in Jamaika und Indien. Ja, und aber das ist natürlich ganz toll. Und im Endeffekt war das auch die einzige Wahl von den beiden, weil sie sich ja alle drüber aufregen. Er ist ein alter weißer Mann. Und ja, Ja, dass er und seine sich. bisherige Vize, die ist ja auch zurückgetreten mit der Aussage, dass er jetzt mal eine schwarze Frau ranlassen möchte. Das war ja wohl eine weiße. Ja, die ist jetzt irgendwie ein bisschen dunkler, das reicht dann offensichtlich. Ja, scheinbar. Es war wahrscheinlich die einzig brauchbare, die sie aufgetrieben haben. Keine Ja, Ahnung. so halbwegs brauchbar, ne? Ich habe ein bisschen Tucker Carlson geguckt die Woche, der hat sich die ganz schön vorgenommen und ganz schön, ja, ihre Vergangenheit ein bisschen durchleuchtet und so. Also, die war, glaube ich, irgendwie so rechtlich eher Hardliner, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, gerne mal die Leute so in den Knast Außerdem gesteckt oder so. hat sich die Dame scheinbar hochgeschlafen. Also, ja, die hatte eine Affäre mit dem Was? ehemaligen Bürgermeister von San Francisco. Und wurde auch von dem auf irgendwelche Posten gehoben. Ich glaube, irgendwie Vorsitzende der irgendeiner Kasse, ich glaube Pensionskasse oder irgendwie irgendeine Versicherung, irgend sowas für Also, den öffentlichen Sektor. sowas könnte in Deutschland nicht passieren. Also, wenn wir so einen Kamala Nee. Harris Deep Dive hier machen, Nee. dann fangen wir jetzt aber nicht mit George Soros an und dass sie auch eine Soros-Stipendiatin ist, wie hunderte andere Staatsanwälte in Amerika. Eine sogenannte Soros-Sister. Also, da, ich glaube, so tief müssen wir bei Kamala Harris gar nicht einsteigen. Ich weiß Hast nicht, du ob auch du nur den dumm Artikel von gemacht. mir genommen hast. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich sehr traurig bin, dass Kamala Harris gestorben ist. Und ich rede jetzt von dem Wrestler, den ihr vielleicht noch Ja, kennt, wenn das wollte ich ihr ganz am Ende älter seid. Der machen. Wrestler Kamala ist leider gestorben. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay. Gehen wir jetzt zum Ende. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja noch an ihn erinnern. Und ja, er ist auch aktiv gewesen, politisch aktiv, allerdings jetzt nicht in letzter Zeit, weil er war jetzt 70 Jahre alt. Aber die Glanzzeiten hat er in WWF, er ist ein Hall of Famer Ja, und das Wresteln von der Pike aufgelernt, wa? ja, Aber naja. diese grauenhaften Stereotypen-Darstellungen mit der afrikanischen Maske und also, dass der sich nicht schämt. Ja, lass ihn uns canceln. Ja, weg mit dem. Cancel Ja, Babylon Bee hatte Kamala. einen ganz starken Hot Take und zwar, dass die Leute, die Clinton beauftragt hat, die falsche Kamala Harris erwischt haben. Das war ein Hot Take, sage ich dazu. Babylon Bee, wie immer. Aber gut, also. Ja, wie du es vorhin gesagt hast, ActBlue ist. Man kann übrigens an Kamala Harris über ActBlue spenden. Da gibt's, ne, könnte, braucht ihr nur einen tippen. ActBlue Kamala könnt ihr direkt. Ich denke, der ist Ja, tot. ist das nicht total skandalös, wenn ich jetzt Geld geben würde an Fridays for Future und die würden das der SPD geben? Das würde ich aber schon ziemlich skandalös finden. Ist das nicht ein bisschen vergleichbar? Ja, das größte Problem bei dem ActBlue war ja, dass sehr viele große Unternehmensspenden über ActBlue abgewickelt wurden. Ja, es war jetzt nicht, dass jede Spende an Black Lives Matter über ActBlue abgewickelt wurde und ActBlue das dann halt an die Wahlkämpfe von den Demokraten im lokalen Wahlkampf hauptsächlich weitergegeben hat. Ja, aber das Aber ist ja auch so ein bisschen, weil das ist ja auch Teil einer Front sozusagen. Worum es hier ja wirklich geht, ist, Trump so stark wie möglich zu beschädigen. Und das hat schon eine gewisse Logik, dass diese beiden Player da auf einer Seite sind und sich die strategischen und finanziellen Mittel teilen. Also, ich meine, ja, wenn man die Farce Black Lives Matter mal außen vor lässt und als reine Propagandaaktion sieht. Naja, ja, was Kamala Harris angeht, da gibt es halt ja, das epische Video von der Tulsi in der Vorpräsidentschaftswahlkampf, wo der Joe Biden ja als Sieger hervorgekommen ist, aus eigentlichen Gründen auch immer. Da werden diese ganzen Vorwürfe, die Chris anfänglich gesagt hat, die werden von ihr auch erhoben und das war entweder sie direkt oder halt Leute in ihrem direkten Arbeitsumfeld, die sie auf die Posten gesetzt hat, wo sie waren und die sie hatte auch machen lassen. Ne? Also wie gesagt, das Gefangene für Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden, ist schon skandalös genug, aber dass das dann halt auch noch welche sind, die normalerweise ihre Gefängnisstrafe abgesessen haben oder vielleicht sogar gar nicht ins Gefängnis gekommen wären, weil einfach bestimmte Beweismittel nicht zugelassen wurden vor Gericht oder solche Sachen. In republikanischen Staaten werden die Insassen verbrannt bei Waldbränden. Da kommen die noch ins Feuer, damit es mehr brennt. Also wenn man sich diese ganze Black Lives Matter Sache anguckt, es ist halt schon wirklich sehr seltsam, dass mit Joe Biden und Kamala Harris jetzt zwei richtige Law and Order Hardcore-Kandidaten eigentlich am Start sind, weil die in ihrer Vergangenheit nichts gemacht haben, außer totalitär die Polizeigesetze auszubauen. Ja, ob wir den Joe Biden haben, der diese ganzen Gesetzgebungen erst überhaupt ermöglicht hat, über die sich alle Leute beschweren und die Privatisierung des Penitentiary Systems in Amerika hat er ja auch begleitet. Sachen, die wir ja auch hier uns immer wieder anschauen, nämlich dieses ganze Drama da an den Colleges mit den Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe und so. Da war ja auch Joe Biden massiv dran beteiligt, das da eskalieren zu lassen, als er noch der Vizepräsident von Obama war. Ja, und die ersten Black Lives Matter Proteste, die auch gewalttätig wurden, waren ja auch unter Obama, wo Joe Biden der Vizepräsident war. Weil ich weiß nicht, ob es in Ferguson war, vielleicht. Vielleicht auch woanders. Bin mir nicht sicher. Vielleicht war es Ferguson. Ja, in diesem Video wird hier zumindest gesagt, dass ich Black Lives Matter damals gegründet hätte wegen dieser Geschichte da in Florida. Mit diesem, war das Trayvon Martin? Ich weiß schon nicht mehr. Ja, dann war es das. Trayvon Martin, ja. Ja. Ja, genau, aber es ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung in diesem Video und auch die Beispiele, die da kommen, sind Sachen, die ich teilweise halt auch noch nicht wusste. Also er hat da ein so ein Ding von einem jungen Kind, was irgendwie wohl erschossen wurde, nachdem seine Mutter irgendeine Straßenbarrikade umfahren hat, jetzt bei diesem, und das war bei dieser Geschichte da, wo dieser eine Typ irgendwie einen Polizisten den Taser geklaut hatte und weggerannt ist und dann erschossen wurde. Da sind die Leute ja auch irgendwie ausgetickt und meinten Polizeigewalt. Und da hatten die dann irgendwie so eine Straßensperre aufgebaut und die Mutter ist da irgendwie dran vorbeigefahren. Dann haben die da irgendwie das Feuer eröffnet und ein kleines schwarzes Mädchen dabei umgebracht. Hört man nie was von. Kein Wort. Also ich habe das zum ersten Mal gehört in diesem Video da von dem Schrottfett Utah. Ja, es sind mehrere Leute in Autos erschossen worden, in Autos angeschossen worden, aus Autos rausgezogen worden, erschossen worden, sind angehalten worden, haben aus den Autos heraus Leute aus diesem Protester oder Rioter-Milieu erschossen. Alle Varianten hat es da gegeben. Ich glaube, 36 Leute sind im Zusammenhang mit diesen Protestbewegungen und halt während die halt stattgefunden haben, umgekommen oder und ich glaube, aber ich glaube, die Chaz und solche Sachen wurden auch mitgezählt. Da gab es ja auch einmal den Fall, dass ein Jugendlicher, bin ich mir nicht 100% sicher, aber ein Jugendlicher mit seiner Freundin in einem Auto gefahren ist, was, glaube ich, nicht sein Auto war. Und um der Polizei zu entkommen, sind die in diese autonome Zone gefahren und sind dann erschossen worden von den selbsternannten Sicherheitsleuten in dieser autonomen Zone da. Das war auch eine Sache. Also da gab es sehr viele sehr tragische Sachen. Ja. Ja. Gut, dann sage ich auch mal, wenn der Chris sagt, das ist eine gute Empfehlung, dann stimme ich da einfach mal mit ein. Ja, und außerdem ist es auch ein guter Vorwand, um unser Jubiläum mal wieder anzusprechen. Denn es ist ja mal wieder August und das bedeutet Gamergate-Jubiläum. Und hier der Shotfet Otaku-Kanal hatte da damals auch einen nicht unerheblichen Anteil an dieser ganzen Gamergate-Nummer. Der hatte dann nämlich damals diese Videos gemacht über diese ganze Indiecade-Geschichte mit den. Ich krieg's gerade nicht mehr alles zusammen. Ja, da ging es um die Preise für Independent Games, die mit merkwürdigen Regelauslegungen, wie zum Beispiel das Fest von Phil Fish, zweimal teilnehmen konnte und zweimal gewinnen konnte. Und Absprachen so nach dem Motto, das Spiel, das du gut findest, der Entwickler, der hat Geld, der braucht deinen Preis nicht. Gib das Geld, gib deine Stimme doch lieber einem Spiel, wo wir einen marginalisierten Entwickler haben und solche Sachen. Ja, und Leute, die direkt finanziell auch involviert waren in dem Spiel, die dann trotzdem dafür voten durften. Und dann gab es noch diese ganze Geschichte mit dieser angeblichen Spieleentwickler-Gewerkschaft, die gleichzeitig aber auch irgendwie verbunden war mit diesem einen Medienhaus, dem irgendwie gehörte oder so. Und irgendwelchen politischen Aktivismus dann da betreiben und solche Sachen. Und da irgendwie agitieren. Auf jeden Fall jemand, der sich sehr, sehr tief reingegraben hat, immer in die Sachen der Shortfat Otaku, zusammen mit dieser, wie hieß sie, Camera Lady. Camera Lady, genau, damals noch, ja. Ja, und ich muss auch sagen, dass der konstant gut geblieben ist und auch nicht irgendwie sich hat vereinnahmen lassen von irgendwelchen Sachen oder so. Hat keine Spaghetti über den ganzen Boden verteilt, wie andere. Ja, genau. Und auch nicht irgendwie abgedriftet in irgendwelche Kleinkriege oder so mit irgendwelchen Leuten oder irgendwas. Also, wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann schaut ihn euch auf jeden Fall in Zukunft an. Das ist eine gute Sache. Aber ich weiß gar nicht, ob die Videos noch existieren. Die Gamergate-Videos gibt es noch. Ja? Ja, die gibt es noch. Die sind auch nicht gefühlte 10 Jahre her, sagt der Chat. Nein, das sind nur 6 Jahre. Ja, tatsächlich. Bisher nur 6 Jahre. Aber wir werden euch das, wenn das so weitergeht, auch noch in 20 Jahren erzählen müssen. Genau. Tut uns leid, so ist das. Bevor wir nicht unsere Denkmäler haben, auf jedem Platz der Freiheit, in jeder Stadt, die Weltraumaffen in Lebensgröße, mit Vivian James zusammen. Da, vorher wird das halt nichts. Genau, Arm in Arm. Ja gut, dann dachte ich... Ja, wie viel sich in 6 Jahren verändern kann, überlegt mal, wie der Kulturkampf aus der Nischen-Gamer-Ecke jetzt zum Mainstream geworden ist. In 6 Jahren. Ja, genau, es ist richtig angekommen in der Gesellschaft. Den Eindruck habe ich auch. Ja, der Abel würde jetzt irgendwas sagen. Normalerweise dauert es 15 Jahre, um eine Generation zu verändern oder irgendwie sowas. Ist ja leider nicht dabei. Lieben Gruß an der Stelle. Ja, diese Sache hier ist nicht mehr ganz neu, sonst hat sich abgespielt in der Zeit, wo ich abwesend war. Kurz vor der Sommerpause gab es hier im Bundestag auch nochmal das Thema Antifa. Und ich dachte, da wir heute nicht so viele Quellen haben, schauen wir da nochmal kurz rein. Und da wollte ich jetzt als erstes mal die Frau Teuteberg abspielen. Ich weiß schon, was später noch kommt. Ich habe schon Angst. Teuteberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schutz von Rechtsstaat und Demokratie, der ist uns Freien Demokraten wahrlich wichtig. Dafür brauchen wir allerdings keinen einäugigen Antrag wie den heute vorliegenden. Rechtsstaat und Demokratie werden von verschiedenen Seiten gefährdet. Von Extremisten, seien sie rechts, links oder religiös motiviert, und auf keinem Auge darf der demokratische Rechtsstaat blind sein. Wir haben ja über diesen Antrag auch im September letzten Jahres schon mal debattiert. Und was ich allerdings nicht geahnt hätte oder nicht gewünscht habe, ich habe damals darauf hingewiesen, dass auch Redefreiheit gegen Blockaden, gegen widerrechtliche Verhinderung von Veranstaltungen verteidigt werden muss. Und wir haben im Herbst dann ein paar Beispiele dafür gesehen. Auch das ist weiterhin wichtig, die Redefreiheit für alle auf dem Boden der Verfassung stehenden Meinungen zu verteidigen. Und zugleich ist ein Grund übrigens, warum wir auch gegen diesen Antrag sind, weil wir tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung so ernst nehmen, dass auch die Gewaltenteilung dazu gehört und die Behörden in unserem Land keine konkreten Aufträge brauchen aus dem Parlament, wen sie wie zu beobachten und zu beurteilen haben. Wir vertrauen darauf, dass das nach den Kriterien von Recht und Gesetz geschieht. Zugleich ist allerdings dieser Antrag ein guter Anlass, auf ein paar Dinge einzugehen, die tatsächlich klargestellt werden müssen und die wichtig sind. Zum Beispiel auch das staatliche Gewaltmonopol wirklich zu verteidigen. Wir reden ja heute mit Blick auf das Mittelalter vom Fehdeunwesen, weil wir Besseres kennen, nämlich den Rechtsstaat mit vollziehender Gewalt. Ohne Selbstjustiz, sondern mit dem staatlichen Gewaltmonopol. Und das gilt es zu verteidigen. Und das geht manchmal unter in manchen Debatten, so wie zum Beispiel nach den Silvesterzusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei in Leipzig-Konnewitz. Da gab es auch Diskussionen darüber, ob es jetzt hier Polizeigewalt gegeben hätte. Oft geht das aber am Thema vorbei, denn das setzt ja voraus, dass die Polizei generell nicht Gewalt anwenden dürfe. Die Frage ist, ob sie verhältnismäßig und rechtmäßig gehandelt hat. Denn nicht wie in vorstaatlichen Zeiten begegnen sich da zwei Clans, die wie im Buddelkasten dann streiten, wer hat zu zanken angefangen. Der Staat ist nicht zur Gewaltlosigkeit verpflichtet, er ist dazu verpflichtet, das Recht einzuhalten. Und deshalb muss das Verhältnis auch asymmetrisch sein, zum Beispiel zwischen den Demonstranten und der Polizei. Denn allein der Staat darf zwingen. Das ist Inhalt des staatlichen Gewaltmonopols und des Rechtsstaates. Wir tragen in der Familie keine Waffe, weil wir uns schätzen und aufeinander verlassen. Und wir tragen auch sonst keine, weil wir darauf vertrauen, dass die Polizei uns im Zweifelsfall in unserem Rechtsstaat schützt. Und dieses Vertrauen ist wichtig. Und deshalb Gewalt verstanden als legitimierter, durch das Gesetz legitimierter Zwang, der ist auch Aufgabe der Polizei gegen den Willen der Betroffenen. Die Stärke unseres freiheitlichen Rechtsstaates ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, die Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen vor unabhängigen Verwaltungsgerichten. Das unterscheidet ihn von anderen früheren Staaten auf deutschem Boden. Und rechtskräftige Verfügungen der Behörden und Gerichte, die müssen auch weiterhin durchgesetzt werden, zuverlässig, denn sie sind mehr als Bitten oder Empfehlungen. Die Debatten über Polizeigewalt sind in diesem Sinne regelmäßig verzerrt. Und ja, ob ein bestimmter Einsatz legitimiert genau war oder da nicht, ist das ja, ist zu prüfen. Genau da gibt es ja die Diskrepanz, die der Bürger auch als solche wahrnimmt. Dass du halt Sachen hast, wo die Polizei durchgreift bei Leuten, die GEZ nicht zahlen, oder die einen Pfandbon einlösen, der nicht ihnen gehört. Aber im gleichen Moment hast du das Gefühl, du hättest gerade zum 100.000. Mal gelesen, dass jemand trotz Vorakte und bekannt bei der Polizei und so wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist. Und man, oder dass halt wie in Görlitz rechtsfreie Räume, nicht in Görlitz, im Görlitzer Park rechtsfreie Räume entstehen. Das merkt der Bürger schon. Und wenn diese Diskrepanz nicht angegangen wird, kann man sehr lange schöne Ideen formulieren, wie die Frau Teuteberg hier, auch in alle Richtungen. Und würde ich sofort unterschreiben, eigentlich den ersten Teil ihrer Rede. Aber ich glaube, sie sieht das noch ein bisschen zu naiv und zu rosa, wie das in der Praxis abläuft. Prüfen? Ja, genau. Und deshalb müssen die Bürgerrechte auch gegen Gewalttätige geschützt werden. Das ist genau Inhalt dessen, was ich gerade beschreibe. Die Polizei ist rechtlich gebunden und sie muss aber auch andere Bürger schützen, wenn andere Bürger nicht bereit sind, sich selbst an die Rechtsordnung zu halten. Denn der Inhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und um deren Schutz geht es ja in dieser Debatte, der ist eben auch, dass jeder daran gebunden ist, seine politischen Ziele nur friedlich, rechtmäßig zu verfolgen, mit solchen Mitteln. Und insofern führen diese Diskussionen in die Irre, auch die übrigens meinen, Polizei als strukturelle Gewalt bezeichnen zu können. Unser Rechtsstaat, der bietet die Möglichkeit, durch Wahlen die politischen Verhältnisse zu beeinflussen, über Gerichte rechtmäßiges Handeln überprüfen zu lassen und Rechtswidriges feststellen zu lassen. Und das müssen wir verteidigen und diejenigen, die Knochen dafür hinhalten, auch grundsätzlich mit Wertschätzung begegnen. Und schließlich ist auch sehr wichtig, was dazu zu sagen, ob denn der Begriff Antifaschismus, Antifa, was der eigentlich bedeutet für unseren Kampf um die freiheitliche Demokratie. Es ist ein sehr ambivalenter Begriff und ich finde, man muss unterscheiden nach seinen Ursprüngen. Wenn ich etwa an den Schwur von Buchenwald 1945 denke, so war das ein Antifaschismus, der aus der konkreten Erinnerung, ja aus der Erschütterung des Erlebten erwuchs und der zunächst als eine überparteiliche und auch internationale Sammelbewegung gegen den Nationalsozialismus sein Erbe und für eine friedliche und freiheitliche Welt anfing. Das ist zum einen zu sehen, aber es ist auch zu sehen, wie der Begriff zunehmend missbraucht wurde. Und so wie der Begriff Faschismus vielschichtig ist und wissenschaftlich und politisch unterschiedlich gebraucht wird, gilt das auch für Antifaschismus. Es gibt eine Vielzahl von Verwendungen im linksextremistischen Sinne, auch gerne als Diffamierung aller abweichenden Ansichten. Wir haben gerade vor 2 Tagen in diesem Haus ein Ereignis des 17. Juni gedacht, wo das auch angewendet wurde, Andersdenkende als faschistische Provokateure zu diffamieren. Es war eine Legitimationsideologie auch für die DDR-Diktatur. Es ist Agitation linksextremistischer Vorfeldorganisationen und eine Bündnisstrategie linksextremistischer Vorfeldorganisationen und ein Argumentationsmuster, Agitationsfeld von Autonomen. Und deshalb stellt sich doch die Frage, welchen Wert hat dieser Begriff überhaupt für unseren Einsatz für Freiheit und Demokratie? Kaum. Er hat keinen analytischen Wert, er hat keinen praktischen Wert, denn überzeugte Demokraten, die sind selbstverständlich immer in Opposition zu faschistischen Bewegungen, aber längst nicht alle Antifaschisten sind überzeugte Demokraten. Denn deshalb ist die Frage, worauf kommt es denn jetzt eigentlich an? Und ankommt es auf den positiven Einsatz für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, indem wir dazu stehen, und zwar entschieden, nicht schamhaft und nicht irgendwie nach politischen Präferenzen opportunistisch eingeschränkt, dass jeder seine politischen Ziele nur gewaltfrei, rechtmäßig, demokratisch verfolgt, dass wir jeder Art von Menschenverachtung entgegentreten und nicht durch eine andere Menschenverachtung ersetzen oder legitimieren und dass wir für den antitotalitären Konsens einstehen. Gegen andere Antidemokraten zu sein, macht einen selbst noch nicht zum Demokraten. Dazu gehört mehr, dass man nämlich diese friedliche, freiheitliche Ordnung selber aktiv verteidigt gegen all ihre Feinde. Und dafür werden wir eintreten, auch ohne diesen Antrag hier. Hat sie jetzt nicht folgen geschrieben? Hat sie etwa ein Hufeisen beschrieben? Das Ding ist, das ist halt, eigentlich hat sie nur den gesunden Menschenverstand zu der Frage auf den Tisch gelegt. Ja, normalerweise schon, aber wir wissen alle, dass es genug Leute gab, die da gerade mit den Hufen geschart haben in diesem Parlament. Man hat es ja gehört teilweise. Was ich halt schade finde, ist die Diskrepanz, also dass die FDP solche Reden halt schwingt, salopp gesagt, aber wenn es dann darum geht, sich halt doch entschuldigt für allen möglichen Blödsinn und den Progressiven hinterherläuft. Ja. Die Frau Teuteberg, die macht doch auch DDR-Aufarbeitungs-, ist doch in dem Verein für DDR-Verbrechen-Aufarbeitungs-, ja, ich habe den Namen jetzt nicht auf der Zunge, oder? Also ist sie praktisch rechts. Die hat sicher mit dem Knabe zu tun. Bei dem Knabe wissen wir ja, der ist rechts und dann ist die sicher auch rechts in den Köpfen irgendwelcher Leute. Interessant fand ich auch, dass hier die Antifa als politische Vorfeldorganisation von ihr bezeichnet wurde. Naja, das ist an sich ein juristisch definierter Begriff einer politisch nahestehenden Organisation. Reicht ja auf jeden Fall in viele politische Vorfeldorganisationen herein. Das muss man ja ganz klar so feststellen. Also wenn das jetzt die Grüne Jugend oder die Solid oder meinetwegen sogar die Linkspartei selber. Oder die Grünen selber, Ska Keller. Oder das, ja, genau. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja. Also, ja, das ist aber ja nicht offiziell anerkannt. Es wird ja gesagt, die Antifa ist doch so eine ganz unorganisierte Sache. Gibt es ja theoretisch eigentlich gar nicht. Na gut, dann hat sie das meinetwegen so, umgangssprachlich gemeint. Offiziell halt, also, ne? Auf dem Papier. Dann hat sie das gibt's meinetwegen halt als Spitze oder umgangssprachlich gemeint. Aber so würde ich das schon auch sehen. Also, dass das viel reinreicht in die Parteien in Deutschland. Und das ist ja gerade so ein bisschen das Ding. Ne? Also auch mit dieser ganzen Debatte über, ist es schlimmer in Deutschland oder in Amerika, die ich ja auch immer wieder führe mit allen möglichen Leuten. Ne? Also wie das schon etabliert ist. Und ich muss auch der Frau Teuteberg in einer Sache widersprechen, die sie gerade gesagt hat, wenn sie meinte so, ja, das ist schon alles okay mit der Gewaltenteilung. Was sie damit natürlich meint, ist, dass diese ganze Sache mit dem Verfassungsschutz und so natürlich jetzt nicht von oben herab entschieden wird, was da irgendwie überwacht wird oder so, sondern diese Organe sind halt relativ unabhängig natürlich und auf der anderen Seite halt eben ist auch diese ganze rechtsexekutive Länderaufgabe. Und da muss man ja leider feststellen, dass wir durchaus die Linkspartei zum Beispiel in Thüringen da ja an der Macht haben, ne? Und dass dann dementsprechend irgendwelche Organe, würde ich da schon sagen, einen politischen Drall haben, manche Sachen da schwieriger zu sehen und manche Sachen nicht so schwierig zu sehen. Ne? Also. Naja, und es hat auch immer den faszinierenden Aspekt, dass die Leute dafür protestieren, was die Politik ja sowieso schon umsetzt. Ja. Inwiefern jetzt? Ja, wie wenn die politische Organisation irgendwie mit der SPD oder mit den Grünen oder mit der Linkspartei irgendwie zusammen demonstriert und es geht gerade nicht mal um Hartz IV oder irgendwas mit Arbeitslosen, dann wird das doch normalerweise zügig umgesetzt. Ja, ähnlich wie wir es ja bei den ganzen Klimaprotesten gesehen haben, wo ja für etwas oder gegen etwas protestiert wird, obwohl ja die ganzen politischen Entscheidungen ja schon getroffen wurden in die Richtung, was die Protester wollten. Ja, das meine ich. Ja, und es gab ja da auch eine Verbindung, eine direkte Verbindung vom Thüringer Verfassungsschutz zur Amadeo-Antonio-Stiftung in Personal von diesem Typen, der da in dem, weiß nicht mehr, war der der Chef vom Verfassungsschutz sogar, ich glaube, ne, vom Thüringer Verfassungsschutz in der letzten Legislaturperiode zumindest und auch irgendwie da irgend so ein Vorsitzender oder Beisitzer oder irgendwas in diesem Gremium, Aufsichtsgremium da irgendwie von der AA-Stiftung. Ja, okay. Aber man darf es nicht Krake nennen, das wäre antisemitisch. Und da wollte ich jetzt als Kontrastprogramm mal hier den SPD-Mann euch nochmal geben. Ja, genau. Setzt euch gut hin. Haben da nicht sogar zwei Leute von der SPD gesprochen? Bestimmt, aber er war das Schlimmste. Ich spiele darauf an, was ich schon weiß. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann eigentlich gleich an meiner Vorrednerin anknüpfen und möchte eine Sache ganz am Anfang klarstellen. Doch, Frau Teuteberg, alle Antifaschisten sind selbstredend und ganz automatisch Demokraten, weil sie sich gegen Faschismus wenden. Ja, was für eine gequirlte Scheiße redet der denn schon gleich am Anfang? Das hält ja kein Mensch aus. Willst du mir sagen, dass das der alte Stalin ein Antifaschist war oder was? Oder Demokrat? Ja, wir erinnern uns alle an den demokratischen Schutzwall der DDR, ne? Denk noch einmal nach, Ulrich. Nur der Churchill nicht, der war ja Rassist, wie wir alle wissen. Oh je, der Coffee-Demon im Chat hat den Braten gerochen. Dem zur Debatte stehenden Antrag zu sprechen kommen und Ihnen sagen, in der Überschrift Ihres Antrags heißt es ja, Antifa-Verbot prüfen. Und ich habe das mal für Sie gemacht und komme zu dem Schluss, dass es sich bei Ihrem Antrag um eine Themaverfehlung handelt. Und ich möchte Ihnen auch kurz erklären, wie ich zu diesem Schluss komme. Es steht Antifa in der Überschrift, aber darin enthalten ist die Debatte um Linksextremismus. Sie hätten in der Schule in Geschichte besser aufpassen sollen, denn Antifaschismus hat nichts mit Linksextremismus zu tun. Da lernen wir mal was. Die Antifa hat überhaupt nichts mit Linksextremismus. Deswegen hat die keine Verbindung zur Roten Flora, zur Roten Hilfe, zur Roten Heidi. Nein. Ja, ich meine, und der Shortfit Otaku nennt die auch eine kommunistische Organisation, das sind die auch. Also, tut mir leid, was soll denn sonst sein? Liberal oder was? Keine Symbole. Herr Kollege Grötsch, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Teuteberg. Ja, bitte, Frau Teuteberg. Gerade gesagt, dass auch jeder Antifaschist Demokrat sei. Würden Sie das zum einen, und ich finde das eine sehr ernste Frage, wenn es uns mit diesem Kampf für die Demokratie ernst ist, würden Sie das zum einen auch für Stalin zum Beispiel sagen, der mindestens bis 1939 und ab 1941 wieder erklärter Antifaschist war, aber bestimmt nicht Demokrat? Und haben Sie die... Nein, ich sage das... Könnte ich bitte ausreden? Ich frage das sehr bewusst, auch in hohem Respekt vor der Geschichte auch der Sozialdemokraten, die selber von Kommunisten auch diffamiert wurden in der Weimarer Republik. Und da sollte davon abgelenkt werden, dass von rechts und links die Republik in die Zange genommen wurde. Und deshalb kann ich nur sehr davor warnen, diesen Umkehrschluss zu ziehen, dass jeder Antifaschist auch Demokrat sei. Und jeder, der die Geschichte insbesondere übrigens auch im Osten unseres Landes kennt, weiß, dass das nicht der Fall ist. Ihre eigene Partei wurde mit einer Zwangsvereinigung zur SED ebenfalls unter dem Rubrum Antifaschismus unterdrückt. Und deshalb sollten wir da sehr differenzieren. Bravo. Bravo. Um erstmal ganz direkt auf Ihre Frage zu antworten, nein, Frau Teuteberg, Josef Stalin war kein Antifaschist und er war kein Demokrat, um das mal zu sagen. Aber so geht es Demokraten und so geht es Antifaschisten und vielen anderen, dass ihre Symbole und ihre Botschaft auch oft missbraucht wurde. Bei uns in der SPD, wir reden uns zum Beispiel mit Genossinnen und Genossen an. Es wurde oft missbraucht, aber es ist natürlich folgendes daraus, ne? So wie er eben meinte. Ja, alle Antifaschisten sind natürlich Demokraten. So, ne? Ja, der Stalin war kein Antifaschist. Das habe ich gelesen in PM, Ausgabe 13, 1984. Da stand es drin. Und deswegen ist das jetzt so, Frau Teuteberg, weil ich das gesagt habe. Der Uli. Oh Mann, ey. Und das seit 157 Jahren. Und da wird uns das auch nicht davon abhalten, dass in der DDR diese Anrede auch mal missbraucht wurde und ad absurdum geführt wurde, wenn Sie mich fragen. Das hält uns davon nicht ab. Und so. Also nochmal zur Erinnerung. Er hat angefangen mit, die sind natürlich alle Demokraten. Und jetzt wird es missbraucht. Ich würde mal sagen, got you, Uli. Geht es vielen Symbolen und vielen Ausdrücken und so natürlich auch dem Antifaschismus. Auch dieser Begriff wurde in der Geschichte viel, viel, viel zu oft missbraucht, um von eigenen Defiziten und womöglich sogar, wenn Sie Stalin ansprechen, von der eigenen Menschenfeindlichkeit und vom eigenen Extremismus oder ganz persönlichen Faschismus abzulenken. Ja, genau, Uli, du hast es verstanden, genau. Ja, und jetzt denk doch mal ein klein bisschen mehr nach, Uli, was aktuell passiert. Bist ganz nah dran, Uli, auch wenn es jetzt nicht so ausschaust. Ja. Doch, stimmt, eigentlich denke ich gerade so, was habe ich gerade gesagt? Ja, stimmt, ach du Scheiße, die. Oh, Moment. Aber wir waren beim Thema Antifaschismus im Jahr 2020 und darüber hinaus und bei seinen Symbolen und der Frage, was darunter zu verstehen ist und wer womöglich dahinter steckt. Und ich möchte Ihnen das bei dieser Gelegenheit nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Das zum Beispiel ist die antifaschistische Aktion Storchheina. Die kennen Sie, gegen die haben Sie diese Woche erst wieder vor Gericht verloren. Das ist die antifaschistische Aktion Eiserne Front seit 1931. Das ist unsere Jugendorganisation, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, aber antifaschistische Aktion wird. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, was zum Abschluss kommt. Das ist antifaschistische Aktion seit 157 Jahren, sehr geehrte Damen und Herren. Ich finde es alles in allem mehr ist, als schwierig, das, wenn man ist selbst im Fokus des... Ist es noch ein Parlament oder ist das irgendwie, bewahrt man dort Leute auf, die sonst keinen Job finden oder... Man muss unbedingt die drei Pfeiler halten, ne? Ja. Die mussten unbedingt sein, ne? Ja, das wird gleich abgefragt, dann, wenn ihr alles, euch an alles erinnern könnt, in der richtigen Reihenfolge, dann gewinnt ihr eine Waschmaschine. Oh, cool. Des Verfassungsschutzes wegen politischen Extremismus steht, dass man verkrampft versucht, den Scheinwerfer in die andere Richtung zu drehen. Das hat schon im Kindergarten nicht funktioniert, sehr geehrte Damen und Herren, und das funktioniert auch hier im Deutschen Bundestag nicht. Ihr Flügel... Und das ist das, was ihr die ganze Zeit macht. Kind, wer noch nie im Kindergarten einen Scheinwerfer gedreht hat, echt. Ja. Das ist das, was ihr wortwörtlich die ganze Zeit macht. Das ist bei jedem Ding irgendwie so, ja, aber der Feind steht rechts. Ja, aber unsere Organisation wird nicht vom Verfassungsschutz, darum geht es zwar gerade nicht, aber es ist halt, schauen Sie hier das Logo der SPD. Ich habe heute einen schönen von Ahoi Polloi den Cartoon gesehen, der in der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag war. Habt ihr den gesehen? Also, so auf der einen, im einen Bild hast du so Mafiosi, die so, ja, wir müssen ihn umlegen, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Darüber steht falsch und daneben steht richtig. Hey, wir haben dich zum SPD-Kanzlerkandidaten gemacht. Ja. Ja, und auch seine tolle Jugendorganisation. Also ich kann mich noch genau erinnern, wie ich im Jahr 2013 in Hannover in der Bahnhofstraße Plakate aufgehängt habe, damals noch für die Piratenpartei. Da haben mir tolle Leute von deiner super tollen Jugendorganisation gesagt, ich sollte mich bitte direkt daneben hängen, lieber Uli. Na? Ja, aber ich meine, wir erinnern uns alle noch an diese Debatte über Abtreibung von den Jusos, wo es hinterher auch wieder hieß, nee, das sind ja nur extreme Meinungen, das mit dem bis zum 9. Monat und so. Eure Kinder machen auch Blödsinn und wäre besser, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt. Ist nachweislich rechtsextrem. Landesverbände der AfD sind unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ihre Jugendorganisation wird beobachtet. Die ganze AfD wird überprüft vom Verfassungsschutz. Wir haben es immer gesagt und sagen es auch heute. Die rechtsstaatliche Fassade kann auch der Bundesverband nicht lange aufrechterhalten. Seien Sie sich dessen ganz sicher. Von dem antiextremistischen Grundkonsens, den Sie ja immer fordern und so auch heute wieder, wenden Sie sich doch Tag für Tag aufs Neue ab. Und wer bei Ihnen ein Linksextremist ist, zeigt zum Beispiel ein Tweet eines AfD-Landtagsabgeordneten. ARD und ZDF seien linksextreme Medien. Und was fällt Ihnen zu der gesellschaftlichen Debatte im Zusammenhang mit Black Lives Matter ein? Natürlich Rassismus gegen Weiße. Dass also auch Antifaschismus nach Ihrer Lesart linksextrem ist, wundert deshalb wahrscheinlich niemanden mehr. Das ist alles linksextrem, lieber Uli. Die Beweisführung war ein bisschen komisch an der Stelle. Ich bin da rausgekommen. Ja, das ist leider, lieber Uli, hast du da das Gegenteil bewiesen von dem, was du beweisen wolltest. Also für mich fühlt es sich ein bisschen an, als wäre der Uli im Kindergarten und würde Scheinwerfer auf andere Leute richten. Ja, schon so ein bisschen, ne? Oder? Ja, sie gehen mit diesem Begriff ohnehin inflationär um. Und es ist Unrecht. Gegenüber allen Antifaschisten, auch in den Reihen der SPD und im ganzen Deutschen Bundestag, die für die Verteidigung von Freiheit ihr Leben gegeben haben, meine Damen und Herren. Wenn Sie an einer sachlichen Debatte interessiert sind, dann hören Sie auf, Antifaschisten mit randalierenden, plündernden Gewalttätern in einen Topf zu werfen. Alle. Wie geil das immer funktioniert, oder? Also es wird immer irgendwie, die haben da so einen speziellen Röntgenblick bei den Guten, mit dem können die immer genau aussortieren, dass da in Hamburg G20, das waren halt, das waren böse Randalierer, wahrscheinlich Rechte. Und ja, die und Ausländer, das finde ich ja auch so lustig, dass sie da immer sagen, ja, die kamen ja nicht aus Deutschland, die kamen von woanders her, um da Randale zu machen. Ja. Plötzlich ist das okay. Mann, ey. Ja. Das ist schon. Eigentlich ist es echt traurig, wie blind diese Leute sind. Also dass ich die SPD nicht mal gewählt habe, ist traurig. Weil es ist vor allen Dingen echt wahr, ne? Also dieses, ja, vor allen Dingen, also ich meine, ich bin ja hier in Hannover, ne? Und diese Nachkriegs-SPD wurde ja in dieser Stadt hier gegründet. Und jetzt sind sie hier noch nicht mal mit Bürgermeister und lauter so ein Kram. Also ein paar Verfall kann man hier ganz gut beobachten, auf jeden Fall. Und ja, irgendwelche Verständnis jetzt haben von, was er eben meint, auch meinte, mit von wegen, ja, die Leute hier, die hier für die Freiheit gekämpft haben, ja. Und von die stellt ihr euch jetzt hin und sagt, die Freiheit führt ja eh in den Faschismus, also weg damit. Das macht ihr nämlich. Mit euren tollen Schlägertrupps. Und wir müssen Kapitalismus abschaffen und so. Hier die Nachfolgerin von Kühner, die designierte, direkt erstmal rausgehauen hat. So, ja, Kapitalismus abschaffen, ist ganz wichtig. Yay. Das behaupte ich jetzt mal, weil ich es glaube zu wissen, alle Parteien des demokratischen Spektrums distanzieren sich selbstredend von marodierenden Banden wie beim G20-Gipfel in Hamburg oder anderswo. Ich muss dazu sagen, Mars, du hast es nicht vorher gesehen. Ne? Nee, ich hatte eben ja schon so einen leichten Moment, als die Frau Teuteberg mein Stalin-Ding aus der Kiste geholt hat. Aber jetzt. Heute bist du on fire auf jeden Fall. Ja. Also alles vorhergesehen hier. Ja, gut, aber das ist halt auch Bundestag. Das ist ja so ein bisschen so, als würdest du so, weißt du, mit so einem Texteditor, wo du ganz viele Sätze im Speicher hast. Und würfelst dann was aus. Da bestimmte Beats sind vorgegeben. Wenn du eine Folge gesehen hast, hast du alle Folgen gesehen. Das ist wie Dallas oder Denver Clan oder so. Die Antifa, die Sie verbieten wollen, gibt es als Organisation gar nicht. Weshalb man sie... Das ist nicht alles dabei. Das ist wirklich alles dabei. Was Gamergate, was sie bekämpfen wollen, das gibt es als Organisation gar nicht. Ja. Ja, die hatten das übrigens auch im Kongress vor 2 Wochen, das Thema Antifa. Und da war auch der Andy Ngo da, der da in Portland die Szene da beobachtet, mit lauter Dingen, von denen man ja, auch wissen. Von der Antifa recht gewalttätig angegangen wurde. Das auch, ja, dann in letzter Konsequenz, ja. Und das war auch ganz interessant, weil im Prinzip hat die Vertreterin der Demokraten in diesem Ausschuss auch hier den Uli gegeben, ne? Also das war auch so nach dem Motto, ja, die Antifa gibt's ja nicht und die White Supremacists überhaupt, die sind ja alle viel schlimmer. Und die hat zwar auch gemeint, ja, wir distanzieren uns natürlich von jedem Extremismus, aber ja, die White Supremacists und das ist ja alles in Ordnung. Don't say anything about Antifa until Katharina Barley arrives in the morning to brief you. Wahrscheinlich, ja. Also, da gibt's ja, ich meine, die können das ja sich abgucken, 1:1 aus unserer Diskussion, wo wir das schon seit Jahren haben. Ja. Und was sie auch gemacht hat, ist, sie hat sich auf das Southern Poverty Law Center berufen. Ne, dass die ja da irgendwelche Experten, die sie dabei hatten, irgendwie als rechte Hassgruppe irgendwie deklariert hätten. Und das würde das natürlich ist beweisen. Interessant ist, wie die sozialdemokratischen Strömungen überall eine Stiftung in der Hinterhand haben, die immer wieder Beats geben kann für Dinge, die man verbieten oder bekämpfen kann. Tja, ne? Und jetzt pass mal auf, das Traurige an der Nummer ist auch noch, dass die Demokraten in Amerika gar nicht mehr der SPD nahestehen, schon länger nicht mehr. Die haben sich nämlich damals zerstritten, als die Angela Merkel. Ja, jetzt hier so ein, es gibt ja auch so auf jeden Fall einen Flügel zumindest, wie die Ocasio-Chavez und solche Leute. Das ist richtig, auf jeden Fall die Nahles, die hat es damals kaputt gemacht. Schon vor längerer Zeit, als sie noch Juso-Vorsitzende war. Und seitdem sind die Demokraten in Amerika jetzt nämlich eher mit der FDP in Deutschland verwandelt. Das ist tatsächlich wahr. Und ich glaube auch, dass daran auch so ein bisschen, ja, das ganze Black Lives Matter-Gerede von der FDP auch in einigen Landesverbänden so ein bisschen damit zu tun hat, mit dieser Amerika-Connection. Ja. Auch nicht verbieten kann. In Wirklichkeit meinen Sie mit Antifa womöglich alles, was hier im Hause links von Ihnen sitzt, plus die öffentlich-rechtlichen Medien. Hören Sie auf, von sich selbst vielleicht abzulenken. Ihre Tage sind gezählt. vielleicht meinen Sie mit Nazi oder Rassist oder Sexist auch nur die Leute, deren Nasen Ihnen nicht gefallen. Ja? Nee, das hat er ja nicht gesagt. Nur ja, sinngemäß. Ja, das ist so... Ich mach das vor allem in Kürre, dass der Mensch Uli nur mit einem L heißt. Oder noch ein L. Nee, das ist, ist schon eigentlich die verbreitetere Schreibweise davon. Ja. Kennst du nicht mehr Uli, den Fehlerteufel? Nee. Hat die in der Schule nicht mehr gemacht, die hatte schon Computer wahrscheinlich. Nur mit DOS. Sie sind dieses Hauses nicht würdig, Ihr Antrag ist absurd und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Uli, du bist dieses Hauses nicht würdig. Vielen Dank, Herr Kollege. Ist absurd und deswegen lehne ich dich ab. Kann mich so unterschreiben, ja. Komm. Heute noch? Was weh tut, möchte ich bitte noch den zweiten Redner der SPD. Sofort, ja, nicht noch Frau Renner eventuell hier. Oder direkt. Ich weiß nicht, müssen wir noch Zeit finden? Ja, komm. Ich gehe davon aus, den vernünftigsten Clip hat es ja schon abgespielt, oder? Das sowieso, ja. Ja, dann noch die Renner und lass den Cringe. Darf dann der Coffee Demon seine Prophezeiung? Dann ist die Kollegin Martina Renner, Fraktion Die Linke. Entschuldigung. Wegen Renner, oder wie? Haben wir sie gesehen, vor der Maske. Die alte sieht aus wie ein Sofabezug. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren der demokratischen Fraktion. Wissen Sie, Herr Wendt, dieser Zwischenruf sagt mehr über Sie als über mich. Der vorliegende Antrag, der wäre auf eine lächerliche... Er hat gesagt, gehören Sie überhaupt dazu, wenn ich das richtig gehört habe. Also zu den demokratischen Fraktionen. Okay. Herr Wendt ist ein Herr von der CDU. Art und Weise absurd, wenn wir außer Acht lassen würden, vor welchem Hintergrund wir diese Diskussion heute führen. Als wir vor, es war etwa knapp einem Jahr, schon einmal über einen ähnlichen Antrag sprachen, taten wir das wenige Wochen nach der Ermordung von Walter Lübcke. Ach Gott, ruft die AfD. Seitdem sind 12 weitere Menschen von rechten Terroristen ermordet worden. So viele bezogen auf den Zeitraum wie seit... Ja, die Antifa hätte das alles verhindert, wenn man sie nur gelassen hätte. Und der Typ aus Hanau war ein rechter Terrorist. Ja. Mhm. Okay. 1980 nicht mehr. Ich meine die Morde und Attentate der Wehrsportgruppe Hoffmann und der deutschen Aktionsgruppen. Auch Innenminister Seehofer, der wohl über jeden Verdacht erhaben ist, Mitglied der Antifa zu sein, erkennt unumwunden an, mittlerweile, die größte Bedrohung, die geht vom Rechtsextremismus aus. Wenn uns also der parlamentarische Arm des Rechtsterror erneut diese überflüssige Debatte aufzwingt, sollten wir über das dahinterstehende Kalkül nachdenken und uns klar werden. Es ist eine Beleidigung des Andenkens an Walter Lübcke, Mercedes Kirpatsch und alle anderen Todesopfer rechter Gewalt. Und es ist ein Versuch, die politische Debatte zu unterbinden, die notwendig ist, um rechten Terror zu stoppen und weitere Tote zu verhindern. Meine letzte Rede, die habe ich mit einem Dank an die Antifa beendet, und das möchte ich heute konkretisieren. Das Verbot des rechtsterroristischen Netzwerkes Combat 18 hätte es ohne die Recherche des antifaschistischen Portals EXIF nicht gegeben. Und Sie waren es auch, die wesentlich dazu beigetragen haben, die falsche Behauptung der Behörden, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke sei jahrelang nicht mehr in Erscheinung getreten. Er sei so etwas wie ein rechter Schläfer, zu korrigieren. Danke, Exif. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes verbindet die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus mit antifaschistischer Praxis in der Gegenwart. Danke auch an die VVN. Magazine wie das antifaschistische Infoblatt, der Rechte Rand und Lotter beobachten die Entwicklung der extremen Rechten mit Ausdauer, profunder Kenntnis und ehrenamtlichem Engagement. Danke unseren Magazinen. In verschiedenen Städten haben sich in den letzten Monaten Migrantifa-Gruppen gegründet, auch als Reaktion auf den rechten Anschlag in Hanau im Februar. Diese Gruppen, die verbinden antirassistische und antifaschistische Kämpfe und schlagen damit eine dringend notwendige Brücke. Damit stehen sie auch in der Tradition des migrantischen Selbstschutzes gegen rechte Übergriffe in den 90er Jahren. Danke, Migrantifa. Moment mal. Das erinnert mich irgendwie ganz schrecklich an so eine DDR-Rede. So. Wir danken den Streitkräften der Deutschen Demokratischen Republik, dass sie uns schützen und den Werktätigen im Fahrzeugkombinat, bla bla bla. Danke, Genossen, danke. Wir danken euch für eure gute Arbeit. Das ist ja auch Flagge zeigen. Ne? Sie hat ja vorhin gesagt, es gäbe einen parlamentarischen Arm von Rechtsterroristen. Damit meint sie ja wohl die AfD, gehe ich mal von aus. Oder vielleicht auch sogar die CDU oder die FDP. Das weiß man ja bei denen ja nicht so ganz genau. Und ja, sie ist ja der parlamentarische Arm von den ganzen Publikationen und Organisationen, die sie jetzt aufzählt. Und ja, das hat was DDR-artiges, halt Flagge. Das ist doch die Tante, die auch beim letzten Mal irgendwie das Symbol hochgehalten hat, oder? Ja, die hatte auch diesen Button. Sie hatte doch diesen Button und hat dafür den Ordnungsruf von Kubicki kassiert und alle haben sich tierisch echauffiert, weil es doch nur Antifa ist. Und ja, also ich meine, auch bei den Mitarbeitern von denen, und ich erinnere dann nur an diese wunderbare Strategiekonferenz, die irgendwie auch schon jeder wieder vergessen hat, wie ich bei Twitter irgendwie jede Woche feststelle. Wo sie da meinten, ja, alles an die Bewegung weiterleiten, hier Geld und Wissen und so. Und das muss man schon ganz klar so sagen, dass das Rechtsextremismus ist, dass das Leute terrorisieren ist, dass das Selbstjustiz ist und dass es Linksextremismus ist und dass es auch einen parlamentarischen Arm hat, nämlich Frau Renner und ihre Leute. Ja, der Punkt ist ja auch, was die Dame von der FDP ja auch gesagt hat, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und dass die staatlichen Behörden ja gegen solche kriminellen rechten Leute auch vorgehen. Da geht es ja nicht um Ideologie, sondern um irgendwelche Taten, die vollziehen. Ich weiß jetzt nicht, die Zahl, die jetzt gerade die Dame in den Raum gestellt hat, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja, ich meine, es gibt ja Leute, die Verbrechen begehen aus dem rechten Spektrum. Aus dem linken Spektrum gibt es das auch. Ja, allerdings oftmals gewalttätiger gegen Eigentum und weniger gegen Personen und wenn gegen Personen halt, ja, im Rahmen, am Rande von Demonstrationen oder sowas. Naja, aber was will die Dame denn jetzt noch sagen? Die Leute, die sind ja der Meinung, dass ja die Sicherheitsbehörden sowieso alle recht sind und auf dem rechten Auge blind oder die meisten von denen zumindest oder so. Und deswegen brauchen sie auch ihre ganzen alternativen Statistiken und eigenen Sachen da, weil das ja alles nur ja faschistische, furchtbare weiße Mehrheitsgesellschaft oder so ist, die da die Leute dann da irgendwie schützen will, aber in Wahrheit ja nur die alle fertig machen will und die Ausländer vertreiben und so. Spukt ja da in deren Hirn rum. Aber das ist alles keine Verschwörungstheorie, auf gar keinen Fall, nö. Und das ist auch nicht irgendwie den Leuten Unrecht tun oder hier irgendwie die Gesellschaft schlecht reden oder so, vollkommen unnötigerweise. Nee. Naja, ich meine, es ist ja regional sehr unterschiedlich. So wie es in Berlin in bestimmten Vierteln halt so ist, dass die Politik linke Aktionen, die an sich normalerweise von der Polizei unterbunden werden würden, woanders einfach durchgehen lässt und das eher wohlwollend betrachtet. So gibt es bestimmt auch Regionen, wo es vom anderen politischen Spektrum her ist. Ja, aber auch nicht in dem Ausmaß. Ich nehme mal als Beispiel Berlin und die Rigaer-Straße, was da als Dauerzustand ja toleriert wird, was da ja immer mit Polizeiaktionen auch immer begleitet wird, aber auch immer sehr zurückhaltend. Naja. Ich weiß ja nicht, gibt es irgendwelche anderen Aufmärsche von Hundertschaften in der sächsischen Landschaft oder wo sind denn die braunen Hotspots? Da höre ich nicht so viel drüber. Wenn das so systemisch und so weit verbreitet wäre, dann müsste man doch von solchen Regionen hören, wie beispielsweise. Oh, ich denke, da hört man schon hin und wieder mal von. Ich, ne? Also es gibt ja auch dieses berühmte Dorf da irgendwie, wo dieser Typ vom NDR da irgendwie mal gecampt hat und so und sich dann da irgendwie mit dem Ober-NPDler da irgendwie lieb unterhalten hat und so. Also da gibt es schon so ein paar Zonen auf jeden Fall im Ostdeutschland, wo das mit dem Nazi-Krempel schon ein Problem ist. Aber ja, das ist dann eher im ländlichen Bereich und nicht so sehr in der Stadt. Scheinbar. Ja, und es ist halt wirklich sehr Hotspot-mäßig, würde ich doch sagen. In der breiten Gesellschaft ist das auf gar keinen Fall akzeptiert. Antifaschistische Archive wie das APABITS in Berlin oder AIDA in München sind Wissensspeicher, von denen politische Initiativen ebenso profitieren wie Journalisten und Journalistinnen. Diese Archive, das sind auch unbequeme Chronisten. Sie lagen. Ja, und das sind sicherlich auch Verleumdungsleute, die irgendwelche Leute da auf ihre Listen setzen, die ihnen politisch einfach nur nicht passen. Also da bin ich mir sicher, ohne das alles nachgeforscht zu haben, aber nach den ganzen Jahren, wie wir das jetzt hier schon machen, mit diesen ganzen super tollen, super schlauen Organisationen hier, wie heißen sie alle, Anti-Defamation League und vor allen Dingen das Southern Poverty Law Center, Amadeo-Antonio-Stiftung und so, also das ist schon klar, dass ihr eure Experten da irgendwie braucht, damit ihr dann vor allen Dingen irgendwelche Journalisten, damit sie dann hinterher ihren Käse schreiben können und irgendwas haben, worauf sie sich berufen können. Lagern Informationen über die Aktivitäten und Netzwerke der extremen Rechten, die Leute wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz gerne vergessen machen würden. Aber es wird nichts vergessen. Danke den Archiven. Wir vergessen nicht. Wir vergessen nicht die Namen der Ermordeten und auch nicht die Namen der Mörder. Wir wissen über die Netzwerke Bescheid und über die geistigen Brandstifter. Wir kennen die Leerstellen der Ermittlungen und die Versäumnisse der offiziellen Erinnerung. Und wir wissen auch, unsere Stärke, das ist die Solidarität. Sie verbindet uns, auch hier im Haus, über Parteigrenzen hinweg. Und Ländergrenzen kennt sie auch nicht. Sie ist die Erinnerung unserer Erfolge und auch das Gedenken an unsere Niederlage für einen gemeinsamen Kampf für ein besseres Morgen für alle. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Renner. Uiuiui. Endlich ist es soweit. Ja, juhu. Man kann, ja, erstmal, ja, Herr Präsident, was? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein. Man kann sich seine Groupies nicht aussuchen, aber das ist Schicksal. Ach, ist so lustig, der den. Applaus! Ja, was er da jetzt gerade meint, ist, dass die AfD schon gejubelt hat, als Salzburg gegangen ist. Also, die sehen das auch schon mit Humor. Rezo sagt ihn ja alles. Rezo hat ja sich versucht, in der Zerstörung der CDU und jüngst der Presse, die AfD braucht kein Rezo zur Zerstörung ihrer selbst. Das macht sie immer selbst mit solchen Anträgen. Ich gratuliere Ihnen dazu eine großartige. Die geilen Texte. Ich will auch so einen haben, der mir so lustige Reden schreiben kann. Oh. Leistung, die Sie heute wieder vollbracht haben. Und das sage ich als jemand, der durchaus auch schon Zielscheibe von Aktionen einzelner Antifa-Aktivisten geworden ist. Und jetzt komme ich zu meiner Beweisführung Ihrer Selbstzerstörung. These 1. Antifa ist doch sowas wie das Faktotum der deutschen Stimmungspolitik. Jeder hatte eine Meinung zu und jeder kann was zu sagen. Antifa und vor allem Anti-Antifa geht immer. So funktioniert das Prinzip und Sie betreiben Mystifizierung, eine völlig absurde Dämonisierung, manche gelegentlich auch Romantisierung. These 1. These 2. Kommen wir jetzt zur AfD. Antifa, wie Sie sie skizzieren, ist doch für Sie Flüchtlinge 2.0, Ihr neues scheiterndes Geschäftsmodell. Als Was? Der Anschlag auf mein Büro passierte, erreichten mich von AfD-Abgeordneten und deren Groupies wiederum nur Häme, Selbstgerechtigkeit, Schadenfreunde. Das ist Ihr Menschenbild. Der Mensch ist der AfD eben nicht Zweck. Er ist ihr nur Mittel und Stimmvieh. Und das ist der Sinn dieses Antrages. Was, der Mensch ist der AfD nicht Zweck? Was? Warum sollten Menschen der AfD was weg essen? Nicht Zweck, hat er gesagt. Und ach so, Stimmvieh. Ach, das geht jetzt wieder, okay. Ah, der, aber es geht doch gar nicht eigentlich um die AfD, Helge. Es geht doch um was ganz anderes. Ja, ich finde das auch, wie er sich, ja, also was er eben auch meinte, ne, dass die ja gegen ihn auch schon agitiert haben, aber das ist dann scheinbar nicht so schlimm wie... Warst du schon mal in Stockholm, Chris? Die haben da so ein Syndrom. Nee, der gute Mann ist nicht aus Stockholm, der ist aus Wuppertal. Das war weg von Stockholm. Ich erinnere mich nicht immer dran, dass der in der gleichen Stadt wie ich geboren ist. Heute. Und deshalb stelle ich fest, dass die Bundesrepublik im Ganzen gewiss kein Antifa-Problem hat. Aber die AfD, die hat ein vehementes... Ja, also mal zur Erinnerung, was ich gerade schon meinte. Sie haben sein Büro angegriffen. Sie haben ihn canceln wollen, dass er irgendwo nicht hin darf oder so, weil die SPD ja auch schon nicht gut genug ist oder so. Keine Ahnung. Aber ja, Deutschland hat kein Antifa-Problem, nein. Auf gar keinen Fall. Es waren wahrscheinlich auch wieder diese Antifaschisten, die keine wahren Schotten sind. Genau. Faschismusproblem in Form ihrer selbst. Kommen wir zum nächsten Punkt. These 3. Betrachten wir das doch mal nüchtern. Und dann heißt es, dass Antifaschismus zusammen mit Antisemitismus und Antirassismus die Säule des Kampfes gegen Rechtsextremismus ist. Und die sollte uns alle bis auf gewisse Ausnahmen doch ein. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, auch wenn uns das nicht passen mag, ist es doch so auch, dass einzelne Antifa-Aktionsgruppen, die zum Teil in der Tat ein brüchiges Verhältnis zur Demokratie haben, wesentliche Aufklärungsarbeit gegen neonazistische Netzwerke und Aktivisten leisten. Es ist so. Punkt. Und andererseits ist es leider auch so, ich habe es ja erlebt, dass in einem Akt ziemlich unromantischer und ziemlich widerlicher Selbstgerechtigkeit einzelne Aktivisten, die sich selbst als Antifa begreifen, mein Büro zerlegt haben. Und das machen im windet sich ja auf dem Boden, der Helge, damit er bloß nichts Falsches sagt und jemandem an den Karren fährt. Die Leute haben dir die Scheiben eingeschmissen, Helge. Du musst dich nicht entschuldigen. Und du musst zeigen, was für ein guter Partei. Das ist einfach traurig, wenn sich jemand so selber aufgibt und nur noch zu so einem Fleck auf dem Boden wird. Ich weiß auch nicht, was er erwartet, was da Gutes bei rumkommt bei der Nummer. Oder wie er diese Aufklärungsarbeit auch alleine, also dieses, was er Aufklärungsarbeit nennt, was ich einfach mal Verleumdung nennen würde in den meisten Fällen. Das kann sich ganz schnell gegen jeden richten, gegen einfach jeden. Aber er hat ja eben auch gerade gesagt, also ihm ist völlig egal, ob die Leute, mit denen er da zusammenarbeitet, Demokraten sind, solange sie halt nur die Ergebnisse liefern, die er haben will. Und das ist eine ganz gefährliche Nummer. Also das haben viele Leute in Russland 1917 auch gedacht. Gestus der Menschlichkeit, unromantischer und ziemlich widerlicher Selbstgerechtigkeit, einzelne Aktivisten, die sich selbst als Antifa begreifen, mein Büro zerlegt haben und das machen im Gestus der Menschlichkeit und das ist ihre Tragik, eigentlich damit Menschenverachtung üben. Kommen wir Sie machen das im Gestus der Menschlichkeit, Helge. Ist bei dir irgendein Chip durchgebrannt? Läuft? Sie werfen jemanden im Gestus der... Jesus hat sowas nicht gemacht. Also da habe ich in der Bibel nichts gefunden. Und er zündete voller Liebe zum Herrn irgendwie ihnen das Haus an. Also was für eine Menschlichkeit ist das, von der du redest? Das ist doch wirklich das Gegenteil von Menschlichkeit, jemandem Gewalt anzutun, wenn man politisch... Das war Gewalt im Gestus der Menschlichkeit halt. Können wir das als nächsten Streamtitel schon mal Gewalt im Gestus der Menschlichkeit. Das war quasi... Scheiße, Helge, ja. Humanist-Faust oder so. Ach du meine Güte. Erstens. Die AfD hat ein vehementes Faschismusproblem. Zweitens, die AfD hat ein Antifa-Problem, denn viele Aktivisten der Antifa in Städten und Gemeinden stören ihr Wirken. Und das stört sie wieder. Glücklicherweise stört sie das. Die haben dein Wirken auch gestört, Helge. Ich kapiere es nicht. Also, ich hatte einen Fehler gemacht und ich habe ihn bereut und es war vollkommen richtig, dass ich von den menschlichen Aktivisten mit Nachdruck auf diesen Fehler hingewiesen worden bin. Das war unromantisch und vielleicht auch widerlich. Aber oh Gott, ey. Ja, ich finde es wirklich so grausam. Und das Schlimme ist, ich das ab so ein bisschen auf dem Standbild, glaube ich, von sich selber. Und das Schlimme ist, ich finde es, also ich meine, warum richten mich das mehr auf, als den Helge das selber aufregt? Ich finde es vollkommen unmöglich, dass ihm das passiert ist und vollkommen egal, wer ihm sowas da antut. Das geht einfach nicht. Und ja, scheinbar stört mich das mehr als ihn, also keine Ahnung. Stell dir vor, da stellt sich jemand von der AfD hin und sagt irgendwie, ja, die haben das Flüchtlingsheim einen Tag bevor die Leute eingezogen sind, angezündet, aber die haben es doch aus Menschlichkeit getan. Damit die Leute da nicht leben müssen. Das ist doch Menschlichkeit. Oder was? Oh Gott. Drittens hat die Antifa, die AfD ein Anführungszeichen Antifa-Problem. Sie regen sich auf über Staatsfeindlichkeit, Staatsfremdheit, Demokratiefeindlichkeit. Ja, was sind Sie denn? Etwas Staatsferneres, Staatsverachtendes, Demokratieferneres als Sie selbst kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie reden also von sich selbst. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Und das ist die größte Pointe. Ungewollt, unabsichtlich gelingt Ihnen was Wahnsinniges. Denn Sie machen hier Werbung für den Antifaschismus. Und nicht nur das. Sie betreiben für einzelne gar nicht so wichtige Antifa-Gruppen unfassbare Werbung. Sie propagandieren sie, sie mystifizieren sie, Herr Kollege, popularisieren sie. Sie können sich bei ihnen bedanken. Was sie haben, woran sie leiden, das ist ein Antifantasmus oder eine Antifata Morgana, wie auch immer. Das ist das Syndrom. Denn die Antifa, Herr Kollege, die ist für die AfD der Strohhalm, an den sie sich verzweifelt Kollege, klammern, bitte. Um in den Umfragewerten endlich wieder zu steigen. Vielen Dank. Ja, war mal wieder, also ich finde es toll, dass der Helge einer von den wenigen Rednern ist, die beim gegebenen Thema bleiben. Es ging also nur um Antifa und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Es ging nicht wie immer wieder um die AfD oder, ach Gott. Ich glaube, da kommt auch ein bisschen was. Was kommt da noch? Ich war noch ein bisschen weiter ab. Ja, da ist noch Spielzeit auf jeden Fall auf dem Video. Die Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion darum bitten, darauf zu achten, dass es nicht den Eindruck erweckt, als seien wir in einem Fußballstadion oder in einem Konzertsaal. Ach ja. Bei aller eigenen Begeisterung, Herr Kollege Lindt, auch für Sie gilt, dass Sie vielleicht beachten, den Wunsch zur Rede zu Ende zu kommen. Ich wollte Ihnen jetzt nicht das Wort entziehen, das wäre unangemessen gewesen, nachdem Sie Ihre Gruppe so begeistert haben, aber bitte beim nächsten Mal achten Sie einfach darauf. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Hans-Jürgen Irmer, CDU-CSU-Fraktion, zu einem 4 Minuten. Nee. Okay, das war's dann doch. Okay. Der Helge ist ja ein Tausendsassa. Der kann Komik, der kann alles. Der hat ein super Team, das ihm die Reden schreibt. Das ist der lustigste Typ in dem ganzen Laden. Und das ist eine schöne Spiegelbildlichkeit, wie er meint, die AfD würde sich über die Antifa in den Umfragewerten hochziehen. Dabei zieht die SPD sich ja eigentlich mit AfD-Bashing in den Umfragewerten hoch. Aber vielleicht profitieren die Grünen doch noch ein bisschen mehr als die von der AfD. Streit über Lisa Eckert. Für die Lisa, über die Lisa Eckert haben wir das ein oder andere Mal schon mal was gehört, dass die antisemitisch sei oder ähnliche Dinge. Und hier ging es darum, dass sie eingeladen war zu einer Veranstaltung, nämlich das Hamburger Literaturfestival Harborfront. Das hat sie ausgeladen, nachdem die üblichen Verdächtigen gesagt haben, man ist aber eine antisemitische Frau, eine Hasserin mit was weiß ich. Ja, es war ja im Prinzip so, dass dieser Veranstalter wohl in der Vergangenheit schon Probleme gehabt hat mit einem anderen, diesmal einem Typen, der da aufgetreten ist, dem man Sexismus vorgeworfen hat, was dazu geführt hat, dass, Wunder oh Wunder, irgendwelche bomberjackigen, stiefeltragenden Aktivisten da irgendwie aufgeschlagen sind und den Auftritt da verhindert haben. Und das war jetzt in diesem Fall so, dass man das vorhergesehen hat, dass sich das wiederholt, weil wohl dieser Austragungsort da auch in so einem entsprechenden Viertel wohl ist in Hamburg. Und das war eigentlich der Grund für die Ausladung. Also noch nicht mal, dass irgendwer gesagt hat, die darf nicht auftreten oder so, sondern der Veranstalter selber hat gemeint, oh mein Gott, dann kommen die hier wieder und wollen uns hier einschüchtern oder so. Und deswegen hat er sie ausgeladen und dann später haben sie ihr noch angeboten, sich da irgendwie zuschalten zu lassen. Aber das war dann wohl auch nicht im Interesse der Leute. Ja. Ja, und dann kommt natürlich dann auch noch Margarete Schrokowski um die Ecke und erklärt uns, dass das alles nur in unserem Kopf, es ist nur in deinem Kopf passiert. Ich zitiere mal aus dem Artikel über Cancel Culture für Anfänger. Cancel Culture ist ja jetzt an sich nichts Neues, oder? Es ist nur insofern neu, als mit dem Begriff eine vermeintliche Bedrohung von links inszeniert wird, die es faktisch nicht gibt. Darin unterscheidet sich die Idee von einer angeblichen Cancel Culture nicht von rechten Verschwörungstheorien, sie ist nur noch simpler gestrickt. Ja, also zur Erinnerung, was ich eben gerade gesagt habe, ne? Die hatten das schon. Die hatten die Leute da schon stehen, die da Gewalt ausführen wollten, um das zu verhindern, dass da Leute auftreten können. Eckhardt wurde von den Betreibern der Veranstaltungsortes nicht geschützt, sondern ihr Auftritt untersagt. Und die berechtigte Kritik an ihr wurde dann genutzt, um einen Skandal zu erschaffen, der die angebliche Militanz der Linken belegen soll, obwohl es dafür keine Belege gibt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Literaturveranstalter manchmal überfordert sind, wenn für eine Lesung Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen, aber die meisten bekommen das am Ende hin. Das ist so ein bisschen so wie der Mafia-Boss, der dir so ein bisschen erklärt, gerade so, ja, also die meisten kriegen das schon hin, weißt du, manchmal gehen Sachen kaputt, es passieren Unfälle, aber die meisten schaffen es schon, sei frohen Mutes. Die Kritik kommt nicht an, sondern wird als potenzielle Gewalt umgedeutet und nein, das ist natürlich nicht gut. Der Begriff Cancel Culture ist im Grunde nur ein Rebranding von man darf ja wohl gar nichts mehr sagen, faktisch aber gefährlicher, weil ein gewaltbereiter, mächtiger Mob fantasiert wird. Also es gibt das alles gar nicht. Also wir haben uns das auch alles nur eingebildet, dass ganz viele Leute in letzter Zeit abgesägt worden sind bei irgendwas so. Dieter Nuhr bei der Deutschen Forschungsgesellschaft zum Beispiel oder die amerikanischen Comedians oder das beliebte Fernsehserien wie Little Britain oder The League of Gentlemen jetzt ein paar Folgen weniger haben. Das ist doch alles nur Fortschritt. Für die bessere Zukunft. Ja, aber wenn es niemanden gibt, der das tut, warum passieren die Sachen dann, Chris? Ja, das ist ja gut, dass die passieren. Also Cancel Culture gibt es nicht, aber wenn es es gibt, dann ist es gut. Oder es ist einfach auch so organisch praktisch. Das kommt ist einfach nur aus dem Äther. Gutes Liebe-Durchsetzungsgesetz. In der Tat schrieb der Soziologe Levin Tetschan vor kurzem nicht über Eckart, sondern allgemein, den haben wir auch, glaube ich, gelesen, den Artikel, mit einem quasi religiösen Furor will eine neue Generation People of Color jede auch noch so verbogene rassistische Regung in der Seele ausrotten. Selbst als Linke und Liberale seien wir nicht mehr davor gefeit, als Rassisten gebrandmarkt zu werden, denn diese neuen Minderheitsvertreter seien gewappnet mit dem moralischen Panzer des Minderheitenstatus und einer perversen Logik. Kurze Sprachanalyse. Fällt Ihnen was auf? Quasi religiös, Furor, Ausrotten, Brandmarken, Panzer. Wer Menschen, die Diskriminierungen kritisieren, so beschreibt, bietet Rechtsextremen alles Futter, das sie brauchen, um sich gegen eine imaginierte Bedrohung zu wenden. Und das ist wirklich gefährlich. Dom, dom, dom. Das ist wirklich ein Mafia. Ich habe so einen Don Corleone im Kopf. Ist schwierig, wenn man Margarete Stokowski vorher drüber gelesen hat, aber trotzdem, das kommt so, ja. Kann ich ja nichts dran ändern, dass euer Laden abgebrannt ist. Tut mir ja leid für euch, aber mir sind die Hände gebunden. Ich könnte euch aber ein Angebot machen. Ihr könntet einfach zu mir kommen und das Knie beugen und meinen Ring küssen. Und dann schauen wir mal. Don Stokowski. Don Stokowski. Mein Pate Sternchen unterstrich Doppelpunkt innen. PsychoDead89 sagt, mein Therapeut sagt mir, dass die Stokowski nicht echt ist und mir nicht schaden kann. Guter Therapeut. Ah, der hat dir was Falsches erzählt. Der hat dich belogen. Sie kommt in der Nacht und frisst dich. Mann, hör doch auf. Ich will nicht für PTSD. Die Affen haben mir PTSD gegeben. Nee. Jetzt müsste eigentlich der Artikel über die Spinnen kommen, damit es passt, aber der ist weiter hinten, sehe ich. Tschüss, Margarete. Ich bin einfach dafür, dass wir die Margarete canceln, weil alles, was die sagt, spielt den Rechten in die Hände. Und das wäre Antidiskriminierungsarbeit, wenn Margarete Stokowski nichts mehr zu sagen hätte. Bin ich der Meinung. Hey, Margarete. Ja, war's das? Ja. Ich hab ja eben schon gesagt, mach's gut, Margarete. So, wir kommen jetzt zu einer, darf ich kurz Meta werden? Der gute Mammon ist uns irgendwie verloren gegangen. Ja. Und wir haben jetzt hier einen Artikel, den der Mammon eingereicht hat. Ich habe das meiste quer gelesen gerade in der Zeit, als die linken Tante geredet hat. Das hier ist jetzt natürlich genau der, den ich nicht gelesen habe. Aber ich habe den gelesen. Ah, prima. Also, es geht aber im Prinzip darum, was wir schon seitdem diese Berufung war, ich frage mich auch, wann dieser Medienpreis ist, weil gefühlt, es war schon von einer halben Ewigkeit, dass sie ihn da... Das ist doch auf jeden Fall länger als ein Jahr her, dass sie, also als sie ihn bekannt gegeben haben, hat man ja schon versucht, den Don Alfonso aus diesem Gremium rauszuekeln. Genau. Mit den üblichen Methoden. Ja, und das ist jetzt auch im Prinzip einfach nur mal wieder der Versuch, ne? Nochmal ergänzt um die neuesten Sachen, die sie ihm vorwerfen. Und mehr ist dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Also nochmal zur Erinnerung, es gibt irgendwie diesen Medienpreis des Parlaments, halt vom Deutschen Bundestag. Und der Don Alfonso ist da als Juror vorgesehen. Hier in diesem Artikel steht auch drin, dass sich unter anderem Claudia Roth sofort dagegen ausgesprochen hätte, ihn da reinzulassen. Und jetzt behaupten sie hier halt, dass das ja irgendwie heikel wäre oder so, oder dem Journalismus nicht gut tun würde oder irgendwas. Auch immer wieder unter dieser Prämisse, das ist hier vom Tagesspiegel, dass ja, dass der Don Alfonso natürlich irgendwelche Leute aufhetzt und überhaupt ein Rechter wäre und so. Ja. Das ist das Ding. Und scheinbar kann man da irgendwelche journalistischen Sachen, Arbeiten irgendwie einreichen für diesen Preis. Und er ist einer von den Leuten, die das dann bestimmen, wenn er den bekommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da dann überhaupt sind. Aber auch der Einstieg, den sehen unsere Zuschauer, glaube ich, gerade nicht. Verschreckt, Weltautor Rainer Mayer, besser bekannt unter seinem Blogger-Pseudonym Donald Fonso, als Jurymitglied des Medienpreises Parlament. Potenzielle Interessenten an diesem Journalistenpreis des Deutschen Bundestag. Fragezeichen. Ja, des Deutschen Bundestages. Liebe Tagesspiegel, und das nur am Rande. Aber so ein reißerisches Ding schon, ne? So. Ja, gleich mal so eine Frage, so eine geladene Frage in den Raum gestellt. Mich erreichten Zuschriften von JournalistInnen, die ihre Beiträge nicht einreichen wollen, weil der Medienpreis seinen unabhängigen Ruf verloren hat. Wegen einer Person, die da drin sitzt? Wegen einer fucking Person? Die, ich meine, der hat doch keine Sperrmehrheit da drin oder so. Es ist ja nicht, also. Er packt die Peitsche aus und die anderen sind ja eigentlich nur seine Leibeigenen, glaube ich. Ne? Und war das nicht auch, also wenn jetzt zum Beispiel die katholische Kirche einen Journalistenpreis anbietet, gibt es sicher auch Leute, die den sagen, gibt's, nö. Den gibt's. Das ist der, ja, den Dunja, ja. Das ist der, den Dunja Hayali gewonnen hat. Ja, aber da gibt es sicher auch Leute, die sagen, da möchte ich aber nicht auf der Liste stehen, weil ich bin mit der katholischen Kirche nicht so. Und genauso kann jeder sagen, ja, nö. Bundestag habe ich nicht mit und dann ist da auch noch dieser Don Alfonso, dann reiche ich da halt meinen Scheiß nicht ein. Ja, ich würde vor allen Dingen mal sagen, dass das dem seine Berufung eher dafür spricht, dass da Neutralität gegeben ist und nicht dagegen. Ja, du kennst aber die verquere Logik, die viele Leute aus dieser Cancel Culture, die nicht existiert, Blase benutzen. Also. Ja, was sie unten da schreiben, der Strobel ist halt. Wenn Hass gepredigt wird, der Don predigt doch keinen Hass, Claudia. Ich meine, hast du schon mal, ich bezweifle, dass Leute, die so einen Blödsinn reden, ja, irgendwie richtig, sich ja die Mühe gemacht haben, mal ein paar Artikel zu lesen von ihm. Hass. Ja, aber so ist das bei den Grünen, die wissen nicht mal vor dem Kondolenzbuch ihres Vaters machten die Ultrarechten Halt. Die Ultrarechten, ja. Die Ultrarechten. Weißt du noch, wie sich das entwickelt hat? Erst hieß es Bedrohung der Familie, dann ging es darum, dass der Vater bedroht wurde, der verstorben war. Dann hatte jemand irgendwo was von Ausbuddeln in dem Kondolenzbuch geschrieben. Und da ist inzwischen halt. Das machen die Ultrarechten halt so. Der ist halt inzwischen. Störung der Totenruhe, das kennen wir ja von den Ultrarechten. Da stehen die drauf. Das ist unglaublich, ey. Ja, das hier ist eine Soziologin, die zwei Bücher geschrieben hat. Die Gesellschaft des Zorns. Und wie ist das andere Ding? Die Wiederkehr der Konformität. Da wurden im Herbst Zweifel angemeldet, dass diese Bücher den wissenschaftlichen Kriterien für eine Veröffentlichung widersprechen. Und das ist geprüft worden und jetzt nach einiger Zeit haben die Mühlen zu Ende gemahlen und sagen, dass da halt nicht nur der Bericht sagt, jahrelang habe sich Frau Koppetsch rücksichtslos verhalten. Dabei gehe es nicht nur um Plagiate. Auch das Verhältnis zur Empirie bleibe bei Koppetsch unklar. Es fehlen Angaben zur Fallauswahl, zur Befragungsinstrument, zur Auswertungsmethode. Also es kann niemand nachvollziehen, was sie in den Büchern da heranzieht. Und ja, aber es sind Sachen gewesen, Soziologie halt eben, wo irgendwelche anderen Leute damit losrennen können und sagen, hier, ne, alle zornig und so, Kultur des Zorns haben wir ja hier erwiesen und so, ja. Das ist, naja, apropos Empirie und so, ich habe jetzt endlich das Buch Gender Trouble von der Butler durchgelesen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schwierig, es ist mir wirklich schwer gefallen. Und Thema Empirie in diesem Buch, es ist quasi nur, ja, fest, reines Erklären von, also aus dem Nichts heraus, Feststellen von irgendwelchen Dingen, die angeblich so wären, in irgendwelchen Zusammenhängen, die es angeblich gibt, geschmückt mit irgendwelchen Fremdworten. Kann man das nicht mal an Vroni-Plug schicken oder so? Dass die das mal durchgucken. Das fände ich super interessant, ob irgendwas von diesen ikonischen Schriften überhaupt einem Test standhält. Ja, ich glaube, den Schmarrn hat die sich schon selber ausgedacht, aber ich meine, es ist sowieso viel, also sie beruft sich da seitenweise auf irgendwie so ein Hermaphrodit, mit dem sich irgendwie schon der hier dieser französische Philosoph irgendwie beschäftigt hat, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Dieser andere aus der Riga der Bekloppten, der Glatzköpfige. Sixtus? Ja, genau. Danke. Tut mir leid, Mario. It's a me, Sixtus. Oh, komm, hör auf. Das ist aber ein furchtbarer Vergleich. Meine Kindheit wird ruiniert. No. Warum immer, wenn ich was von Sixtus lese, fühle ich mich, als würde, wäre ich eine Schildkröte und irgendwer würde auf mir rumspringen. Ja, ich glaube, ich bin dann eher, wenn der Mario ist, will ich echt ein Goomba sein. Also. Ja, auf jeden Fall. Dann winnt er, also dann ist er doch derjenige, der mir gewinnt. Meinst du, ja. Ich meine, du respawnst vielleicht, aber... Genau, am Ende gewinne ich. Ich zersetze ihn. Auch nach 20, 30 Jahren werde ich immer noch da stehen, wenn er angerannt kommt. Ja, auf jeden Fall, ja, es ist grauenvoll. Und also es ist mir vollkommen unerklärlich, wie man sich da als Rechtswissenschaftler oder irgendwas, der was auf sich versteht, auf diesen Krempel, dieses Ganze, die ganze Zeit immer irgendwas mit von wegen, ja, die Konstruierung der Körper und dieser Körper wird so und so konstruiert. Und die sagt dann auch in diesem Buch, dass halt, ja, Lesbianismus irgendwie quasi eine Wahl ist, die man dann auch treffen sollte, natürlich so. Und das ist halt. Political Lesbianism. Ja, ja, das ist ja dieses Ding, ne? Und das kommt da quasi auch drin vor. Dieses Wort wird da zwar nicht bedient, aber das ist ja auch so ein Konzept, wo zum Beispiel die Alice Schwarzer sich drauf berufen hat früher, ne? Also die war ja ein großer Verfechter von diesem politischen Lesbianismus. Und diverse Leute sind das da irgendwie, die meinen so, ja, die Männer muss man irgendwie, wir müssen ja alle lesbisch werden und so. Aber Feminismus hat nichts mit Männern zu tun, ne? Gar nichts. Und dieses Gender Studies-Ding hat auch überhaupt nichts mit Kuckuckaka, die Männer sind Kacke zu tun. Nee, kein bisschen. Also, ja, so viel zu dem Thema. Also, das ist überhaupt unwissenschaftlich ohne Ende. Es ist nur reines, ja, als Philosophie taugt das vielleicht irgendwie, ne? Aber halt nur insofern, dass man da halt irgendwie reden kann, was man will. Ne? Also, mich hat das erinnert an irgendwelche theologischen Abhandlungen, aber quasi noch abgehobener mit noch mehr Latein. Ja, also irgendwie die Hälfte der Worte muss man erstmal nachgucken im Wörterbuch, was sie überhaupt bedeuten sollen. Aber also auf Klarheit ist das auch auf gar keinen Fall getrimmt, obwohl die sich auch drauf beruft, ist die Irigaray, diese Tante, die da irgendwie gemeint hat, dass E ist gleich MC Quadrat, sexistisch wäre, weil das irgendwie die... What? Ja, das ist das berühmte Ding, ja. Die Lichtgeschwindigkeit ist sexistisch, oder was? Ja, genau, weil die Lichtgeschwindigkeit wird ja privilegiert über die anderen Größen mit dieser Gleichung. Und deswegen ist das eine sexistische Gleichung. Ja, genau. Und dann aufs Inzest-Tabu bezieht die sich ja auch, das hat Abel ja auch schon mal gesagt. Das ist auch tatsächlich so, dass sie da ständig über dieses Inzest-Tabu irgendwie redet und da irgendwie was draus ableiten will oder so, warum man halt nicht mit seinen Verwandten irgendwie was anfangen darf. Und das bedeutet dann auch ganz viel über die Konstruierung von Körpern, laut Frau Butler. Ja. Aber ne, nur mach mal so zur Erinnerung, das ist dieses Ding, wo eine Richterin am Bundesverfassungsgericht meint, wenn man die Butler nicht gelesen hat, dann ist man uninteressant und dann will sie sich gar nicht mit einem unterhalten. Weil dann ist man ja uninteressant. Die Butler. Abgehobener, vollkommen abgedrehter, vollkommen aus der Luft gegriffener Bullshit. Das ist Gender Studies Stichtliteratur. Wisst ihr Bescheid? Apropos abgehobener Bullshit. Sexistische Werbung. Nackte Haut für den Profit. Oh la la. Sagt hier die das ZDF, das uns hier ZDF die, Frontal 21. Die Vorsitzenden der Anti-Sex-Liga vom großen Bruder. Ja, das ist wunderschön. Ja, man hat die Großkonzerne also klein gekriegt, dass sie nicht mehr so viel böse sexistische Werbung machen. Jetzt machen es die kleinen Mittelständler auf einmal und die Handwerksunternehmen. Jetzt muss man die auf einmal züchtigen. Ja, also an der Stelle muss ich auch mal ganz klar sagen, ich habe ja mal in einer Werbeagentur gearbeitet, wo auch jetzt nicht so die riesen Unternehmen Kunden waren, sondern halt eher so die Mittelständler und so. Und ich kann euch sagen, das ist nicht die Werbeindustrie, die sich diesen Kram ausdenkt. Das sind schon die Leute, denen diese Firmen gehören, selber, die da ankommen und sagen, ja, mach mir noch mal so ein Alte auf meinen LKW. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Das hat mit der der Werbeindustrie überhaupt nichts zu tun. Weil in der Werbeindustrie, da habt ihr so viele von diesen politisch korrekten Soyboys, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also die kommen von alleine auf jeden Fall nicht auf solche Ideen. Die reden denen das eher noch aus. Und auch deswegen ist das vollkommener Quatsch, was die hier mal erzählen. Aber das ist wieder so dieses Ding, auch wieder dieser Sozialkonstruktivismus, dass diese Leute halt glauben, dass ja, der böse Kapitalist allen jetzt irgendwie beibringt, dass sie sexuell sein sollen. Und das wiederum erzeugt dann bei den Männern das Gefühl, dass sie mit Frauen einfach machen können, was sie wollen, weil die ja irgendwie nackt auf irgendwelchen LKWs drauf sind oder so, oder irgendwo an der Straßenlaterne hängen, keine Ahnung, oder Litfaßsäule oder so. Und ja, das aber Tollste der Knaller ist nicht das, was als nächstes da steht. Ja, das genau, das hier. Dings, Dings, kennen wir ja auch. Genau, noch ja, das ist das Allerbeste hier. Rund 5.000 solcher Beispiele hat die Frauenrechtsorganisation Dings Dings und jetzt kommt es im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über 2 Jahre hinweg gesammelt und bewertet. Das Monitoring sexistischer Werbung in Anführungsstrichen hat die Hamburger Organisation im September vorgelegt, doch fast ein Jahr danach habe Pinkstings keine Reaktion erhalten von Seiten des Ministeriums. Desinteresse im Bundesministerium. Zitat, das sind 400.000 Euro, die uns gegeben wurden für 2 Jahre, um die Studie zu machen. Zitat Ende, erklärt Stevie Spiegel, Geschäftsführerin von Pinkstings. Ja, ich würde mich auch beschweren, wenn die mir einfach mal 400.000 Euro gegeben haben. Ja, genau. Zitat, und jetzt interessiert sie niemanden. Wir haben überhaupt keine Rückmeldung von den Politikerinnen bekommen, die letztendlich die Studie beauftragt haben. Das ist eigentlich nicht fair den Steuerzahlern gegenüber. SteuerzahlerInnen gegenüber. Zitat Ende, beklagt sie. Ja, geil, ne? 400.000 Euro und keinen interessiert. Tja. Was ist da passiert? Wahrscheinlich denken sie, dass es ja nur geringe Aussicht auf Erfolg hat, was ja auch so ist. Und ich meine, was soll der Scheiß überhaupt? Also, ja, hätte ich euch auch gefunden, diesen Krempel. Das nächste Mal könnt ihr die 400.000 Euro mir geben. Pro Tag haben die also 6,9 Fälle gefunden. Und für jeden Fall, den sie gefunden haben, haben sie 80 Euro kassiert. Und damit haben die 2 Jahre verbracht. Genau, gebt mir mal so viel Geld, dann finde ich euch Fälle von Männerhass in deutschen Medien. Ich finde euch Fälle von Zuchtnerzen, da könnt ihr die schönsten Pelzmäntel draus machen. Für so viel Geld schaffe ich alles. Das auch, ja. Ja, 400.000 Euro für 2 Jahre, deswegen hatte ich Stevie gesagt, ach, ich mache jetzt erstmal nichts mehr bei Pinkstings. Ich bin jetzt hier mal hinten im Büro und suche nach feldsexistischer Werbung oder was? Wahrscheinlich, ja. Aber ja, ey. Ja, aber das seht ihr mal, Leute, da wäre jetzt fast Deutschland gerettet, ne? Bei allen Problemen, die wir so haben, das wäre das Problem, was man jetzt hätte lösen können mit der wunderbaren Arbeit von Pinkstings. Und jetzt interessiert es die ganzen Sexisten im Frauenministerium nicht mehr. Wer hätte das gedacht? 400.000 Euro. Mann, damit kann man sicher eine Schule irgendwie teilweise sanieren oder den Schülern irgendwie Computer kaufen oder im Krankenhaus den Leuten mal irgendwie ein Croissant morgens mehr. So. Also den Arbeitern. Ja, stimmt. Also so ziemlich alles wäre besser gewesen als das. Und nicht nur, weil es niemanden interessiert. Das ist ja noch die beste Nachricht daran, dass es niemanden interessiert. Also ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch bin ich zerrissen, muss ich sagen, weil. Ja, meine ich ja. Ich finde es auch relativ gut. Wenn wir schon Geld ausgeben, hätte ich ganz gerne, dass dabei was rauskommt. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass niemand sich dafür interessiert. Das ist aber trotzdem, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Ja. Tja, wer weiß, vielleicht geben wir es direkt weiter an die Antifa, dass die Leute entsprechend besuchen kommt oder so. Tja, die waren ja ganz verwirrt, die Fördermittel vergeben haben. Normalerweise ist es doch so, wenn die das Geld bekommen, dass sie sich dann nicht mehr beschweren. Ja, man hätte doch vielleicht den Rainer fragen können. Der hat doch nie was zu tun. Den Drachenlord, oder klasse. Wie? Das sind 400.000 Euro, die uns gegeben wurden für zwei Jahre, um die Studie zu machen. 400.000 Euro für Sexbilder. Ja, genau, wir geben dem Drachenlord 400.000 Euro für eine Studie über Heda. Wie die sich auf unser Wohlbefinden ausüben. Das ist ich finde, der sollte jetzt mal sein Privileg checken und die 400.000 Euro spenden, ne? Direkt. Ja. Der da dran läuft. Niemanden interessiert. Pink Stinks, meine Damen und Herren. Pink Stinks, Stinks. Mit Stevie Schmiedel, nicht anders aussprechen. Kommen wir zu was Ernstem. Twitter hat ja jetzt so ein Ding, um den Streit auf Twitter einzudämmen, der immer wieder entsteht, soll ja eine KI praktisch, wenn ich eine Nachricht schreibe, die einem bestimmten Muster entspricht, du dummes Arschloch kannst was weiß ich und so weiter und so fort, dann sagt mir Twitter in Zukunft eventuell, möchtest du das wirklich abschicken? Weil wir haben das Gefühl, dass das gegen unsere Nutzungsregeln verstößt. Und das könnte Ärger geben, wenn du den Gegenüber so nennst und behauptest, er würde das mit seinen Tieren tun. Ja. Aber das ist jetzt schon ein bisschen Old News, aber was hier da jetzt dazukommt, ist, da wo das halt schon ausprobiert wird, wird bei diesen Sachen, wenn du ein bisschen runterscrollst, ein Formular an die User verschickt, wenn die so eine Meldung hatten. Und da kannst du dann nämlich gucken, ob eventuell das vielleicht so ist, ja genau, und jetzt noch ein Stück runter, dieses Formular, was da kommt. Da, genau. Dann kriegst du diese Frage gestellt. Und wofür sollte eine solche Auswahlliste nach American, Indian, Asian, Black, African, Hispanic und so weiter und so fort, was sollte das wohl sein, außer dass es darum geht, dein Privileg festzustellen? Und das wiederum könnte ja auch dazu führen, dass man dann irgendwann sagt, okay, du hast diese Hautfarbe, du darfst das sagen, wenn der andere diese Hautfarbe hat. Ne? Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Es gibt keinen Sexismus gegen Männer. Also das finde ich sehr bedenklich, wie hier eingeengt wird. Und schon die Schere im Kopf plus so eine Art Racial Scoring, vielleicht irgendwann auch Social Scoring. Und das über eine Plattform, wo du irgendwie, die eigentlich dafür da sein sollte, dass du vielleicht auch mal Dinge äußerst, die du ironisch meinst, die du humorvoll meinst, die du rechtsphilosophisch zum Beispiel. Man kann eine rechtsphilosophische Feststellung machen und dann hat man einen Shitstorm an der Backe, weil Twitter halt nicht das Medium ist, auf dem man gut rechtsphilosophische Fragen diskutieren kann. Passiert leider. Ja. Prefer not to answer. Gibt es übrigens als letzte Möglichkeit. Das würde ich dann ankreuzen. Wenn ich was da ankreuze. Ja, das war's. Das hier ist jetzt auch wieder was vom Mammon. Wo haben wir es hier? Ich hatte es doch eben noch da. Ja, ich habe es auch quer umschrieben. Das ist eine Dame, die Frau Röttger, von einer Kinderhilfsorganisation. Und die Kinderhilfsorganisation, die hat ein bisschen sich verbreitert in dem Spektrum, was sie anbietet und betreut jetzt halt nicht nur Kinder, sondern Frauen im Allgemeinen auch. Und da haben die vor zwei Jahren einen... Ja, und vor allen Dingen nicht nur Kinder, also die sind ja schon bekannt dafür, dass sie bei diesen Kindern sich auch schon nur auf die Mädchen konzentrieren. Plan International halt, ja, ja. Genau. Aber ja, ich habe es ein bisschen umschrieben und aus dem Englischen so. Naja, Auf jeden Fall haben die vor 2 Jahren einen Bericht rausgebracht und da ging es im Endeffekt um Städte und die Sicherheit von Städten. Allerdings Städte wie Lima, Madrid, Kampala, Delhi, Sydney. Ja, also jetzt nichts wirklich, was repräsentativ wäre für irgendwas, sondern halt schon irgendwie Hotspots. Und ja, Madrid mal ein bisschen ja, außen vor genommen. Ja, aber da waren die Ergebnisse auch nicht so drastisch wie in Lima beispielsweise. Und ja, natürlich ist es da so, dass es da sehr viel Übergriffe auf Frauen gibt in den Ländern. Und da wird halt ein Zusammenhang gesucht zwischen der Architektur und der Städteplanung und was man da machen kann. Und allerdings steht in dieser Studie nicht sehr viel drin von Sachen, die hier in dem Artikel angesprochen werden, was halt männlich dominante Architektur und sowas angeht. Ja, das ist schon anscheinend ein Aspekt, den die Frau Röttger hier selber reinbringt. So, was hatte ich mir dann noch notiert? Ich hatte ihn auch nur vorhin quer gelesen, mir dann mal kurz diese Studie auch quer gelesen. Also durchgescrollt. Ja, nee, das war's schon. Hattest du noch was Besonderes dazu zu sagen? Ach ja, wir kennen ja wieder diesen Unterschied zwischen gemessener und subjektiver Sicherheit. Ja, die Gefühlslage ist entscheidend. Das ist so ein Aspekt, den die hier reinbringt. Die Studie von Plan International, da gab es schon so ein Online-Befragungssystem und die haben mit ein paar anderen Unternehmen zusammengearbeitet, hatten da eine App zur Verfügung gestellt, dass Frauen quasi Stadtrundgänge gemacht haben. Einerseits uns gesagt haben, okay, in dieser Zone würde ich mich vielleicht unsicher fühlen und andererseits gesagt haben, okay, hier, das ist eine Gegend, wo schon mal was passiert ist und das ist die Datengrundlage gewesen. Und jetzt geht es eher halt darum, ich habe den Eindruck, dass die Dame halt hier so Safety Walks anbieten möchte. Na, Moment, wie hat sie es hier genannt? Ein Sicherheitsspaziergang, bei dem Mädchen und Frauen die Faktoren in ihrem Stadtteil identifizieren, die ihnen ein unsicheres Gefühl geben oder echte Gefahrenquellen darstellen. Solche Spaziergänge haben wir im Rahmen unserer Safer Cities Kampagne in Städten wie Kairo und Lima organisiert. Und das möchte sie jetzt halt auch hier machen. Und ja. Das eben, bei denen ist schon wieder alles Gefühl. Ne? Und die Tatsache, dass Männer viel häufiger Opfer von irgendwelchen Gewaltverbrechen werden, die findet hier natürlich überhaupt nicht statt. Das ist alles vollkommen egal, so, ne? Weil die Frauen fühlen sich ja als behandelt. Aber, ich meine, auch. Sie haben das in Kampala und Lima und was weiß ich, oder in Kairo gemacht. Was genau erwarten Sie, dass in Deutschland passiert, wenn Frauen durch die Stadt gehen? Also klar, es gibt nachts sicher Sachen, die schlecht ausgeleuchtet sind. Ein Beispiel, was Sie da drin haben, ist halt eben auch irgendwelche Drogendealer im Park, wo ich mir denke, Nein. Ja, da habt ihr in Deutschland auch was. Ja. Nein. Also freut euch schon mal auf den Artikel, dass das, was Plan macht, alles rassistisch ist. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass da verschiedene Systeme zum Einsatz kamen und das mit diesen Safety Walks ist eine Sache, aber wie gesagt, da gab es halt eine groß angelegte Studie dazu, allerdings ja, mehr datenorientiert, als wie es hier in dem Artikel dargestellt wird. Nur wenn die Mutter will, Sorgerecht bei Unverheirateten. Auch ein Artikel von Marmon. Genau, da geht es im Endeffekt darum, dass es einen Gesetzentwurf gibt, um die Sorgerechtsfrage zu präzisieren, der noch zwischen den Ressorts abgestimmt werden muss, aber wohl schon relativ weit gediehen ist. Und in dem Entwurf bleibt die jetzige Lage erhalten. Wenn der unverheiratete Mann die Vaterschaft anerkennt, erhält er nur dann das Sorgerecht für das Kind, wenn die Mutter zustimmt. Ein automatisches Sorgerecht für beide Elternteile, wie es für Ehepaare gilt, soll es für nicht-eheliche Gemeinschaften nicht geben, obwohl dies von Familienrechtlern gefordert wird. Ja, und immer mehr zum Regelfall wird. Weil wir eine vom Ministerium eingesetzte Arbeitsgruppe hatte dessen Einführung 2019 ausdrücklich empfohlen. Ja. Ja, und diverse Männerhasser haben sich schon gefreut bei Twitter und so. Und dann war Frau Schwupp, die irgendwie geschrieben hatte, dass es gut wäre, dass die Samenspender nicht automatisch noch das Sorgerecht bekommen. Ja, hier wird ein Interview mit KNA zitiert, was mit der Frau Lambrecht gemacht wurde. Da hat sie auch noch eine andere Sache betont, und zwar, wir wollen die sogenannte Dreierklärung ermöglichen. Dadurch kann der neue Partner einer verheirateten Frau, etwa ein biologischer Vater, der nicht der Ehemann ist, noch während der Schwangerschaft seine Vaterschaft anerkennen lassen, wenn alle drei Betroffenen zustimmen. Ja, das war noch wichtig, dass das neu ist. Ja, aber im Endeffekt schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Ja, es wird ja von ihr halt wie eine Erneuerung dargestellt. Hm, naja. Und, naja, ich kann mich an so einen Fall vor knapp 50 Jahren erinnern, da ist das genau so gelaufen. Also, genau so schon vor 50 Jahren. Sitzt mit euch im Chat. Tja, was mir auch an dem Interview noch ein bisschen gestört hat, ist, dass sie halt auch wieder auf den, ja, wir müssen unbedingt Kinderrechte umsetzen, und das ist doch viel wichtiger als hier diese Gleichberechtigung von Männern, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und wenn ja, weil die ja auch Kinder, so viel davon es gibt haben, Menschenrechte, ja. Und wenn jemand Kinderrechte in den Mund nimmt, dann meint er sowas wie Recht auf freie Sexualität und sowas. Das kennen wir doch. Da muss man vorsichtig sein mit sowas. Aufmerksam. Ja, und dieses hier ist auch ziemlich heftig. Ja. Das war wieder der Jurist in den Bund. Und ich fasse das mal so zusammen. Wir hätten gerne mehr Macht. Ganz was Neues. Ja. Parität an deutschen Gerichten. Und dann meinen sie hier, schreiben sie hier echt so, ja, wir haben herausgefunden, Frauen entscheiden viel häufiger zugunsten von der Frau in irgendwelchen Sorgerechtsstreiten, in irgendwelchen Unterhaltsgeschichten und so. Und deswegen ist das viel wichtiger, dass wir mehr Juristinnen jetzt hier im Richterdings haben. Oh. Das ist total gut, weil überleg mal so, die entscheiden ja dann häufiger für die Frauen. Ne, und ja, Gleichberechtigung und alles hier so. Deutschland, großes Gleichberechtigungsland, wo man sich die ganze Zeit mal früh spät um Gleichberechtigung kümmert. Und dann kommen die hier um die Ecke und sagen so, das reicht doch so. Es reicht doch, wenn die sich nur um die Frauen scheren. Ist doch an alle gedacht. Was wollt ihr denn noch? Oh Mann, ey. Und auch wieder, ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Richterin und Richter ist zumindest gleich einfach für beide Geschlechter in diese Rolle zu kommen. Da wird weder das eine noch das andere bevorzugt. Ja, aber ich habe echt das Gefühl, dass die haben da ihre Aktivistinnen halt, die sich über das Recht einen Scheiß scheren, die ihre eigene Definition von Gerechtigkeit haben, die hier ja auch drin steht. Und ich sage nicht, dass das alle Frauen sind, die dieses Richteramt haben. Mir fallen sogar spontan, fällt mir mindestens eine Frau ein, die ich kenne, die Richterin ist und die ich für sehr kompetent, sehr gut halte und auch hoffe, dass die, weil die nämlich auch politisch was macht, da noch eine große Karriere vor sich hat. Aber hier dieser Juristinnenbund ist auf jeden Fall gespickt mit absolut besessenen Leuten, die hier auf unser Gesetz kacken und pinkeln und sich dann Scheiß drum scheren und ihre eigene verquere Definition von Gerechtigkeit hier haben. Das ist ja schon allein dieses Ding von wegen der Hauptsache 50% der Leute hier haben eine Vagina, dann ist Gerechtigkeit vollkommener Humbug. Eigentlich offensichtlich für jeden, der mal 2 Minuten nachdenkt, dass das Kriterium nicht sein kann und auch nicht irgendwie zu wessen Gunsten die da eher entscheiden. Das kann ja auch nicht das Kriterium sein. Also hallo? Also unglaublich. Also ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand sowas hier lesen kann, so einen Text hier, und sich dann irgendwie denkt, dass dieser Juristinnenbund irgendwas an Einfluss zu haben hätte in der deutschen Politik, und das ist eine von den einflussreichsten Lobbygruppen überhaupt im Moment, habe ich zumindest das Gefühl. Also, ja, unglaublich. Spinnen in Videospielen. Spinnen sind ein populäres Monster für Videospiele. Sie sind auch ein Zugänglichkeitsproblem, heißt dieser Artikel von Vice. Dazu die allgemeine Warnung, lest lieber nichts von Vice. Wir machen das hier extra so, dass euch keine Gefahr droht. Aber wir sind auch Fachleute. Hier geht es darum, dass manche Leute sich vom Anblick von Spinnen abgestoßen fühlen. Und eigentlich ist es eine recht gute Geschichte, weil man kann hier in diesem Spiel, um das es geht, Grounded, das ist so ein Indie-Ding, kann man, da kommen Spinnen als Gegner vor und man hat halt die Möglichkeit, wenn man ganz schrecklich Angst vor Spinnen hat, diese mit einem Regler praktisch von Spinne auf Blob mit Augen zu stellen oder sowas. Das Ganze ist ja recht innovativ und überhaupt, aber ich finde es eine gute Sache, auch genauso wie ich nichts dagegen habe, Farbenblindoptionen oder ähnliche Sachen in einem Spiel zu haben. Im Gegenteil, das ist eine gute Sache, wenn das zuschaltbar ist, aber dass hier hingegangen wird und schon wieder gesagt wird, ja, das ist ein Zugänglichkeitsproblem. Da dieses, es ist immer gleich ein Riesending, das irgendwie, da müssen sich jetzt alle wieder in Bewegung setzen und das hilft ja auch den anderen Leuten, wie genau, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber ich verstehe, was ich früher hatte, gab es Leute, die haben halt dann keine Horrorfilme geguckt, wenn sie irgendwie das nicht mochten, Angst vor was zu haben oder geschockt zu sein. Oder heute brauchen wir einen Schalter, der da was ändert dann. Und wollen wir das bei aller Kultur einführen eigentlich? Dass man da so ein E-Book hat und dann liest man irgendwo Spider und dann kann man einen Knopf drücken und alle weiteren Sätze, damit werden, weißt du, steht dann statt Spinne irgendwie süße kleine Miezekatze oder was? Ich verstehe nicht, was das Endziel dieser Geschichte ist. Und natürlich steht dann da extra noch hier als Einleitung, in diesem Artikel sind keine Bilder von Spinnen. Damit die Leute wissen, dass sie den lesen können. Nachdem da oben ganz groß Spinnen stand. Sind die Wörter dann nicht genauso schädlich wie? Ach. Ja, sind sie. Ich finde Spinnen auch eklig. Ab einer gewissen Größe habe ich auch Angst vor denen. Gebe ich offen zu. So. Wenn die mehr als Handteller groß sind, mache ich Schritte zurück. Aber kannst du jeden Psychologen fragen, mit Konfrontation kommt man da weiter. Man kommt sicher nicht damit weiter, dass man alles unter einem unförmigen Blob mit Augen versteckt. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und gerade in einem Umfeld wie einem Spiel, wo du völlig bar jeder Gefahr dich diesen Sachen stellen kannst, weiß ich nicht. Vielleicht hat, wenn man halt überall alle Möglichkeiten zum Wachsen wegnimmt, wachsen die Leute dann noch. Ihr dürft ruhig auch was sagen. Ja, die Spinnen, würde ich sagen. Ja, Spinnen. Ja, aber der nächste Mal genug in Videospielen als Gegner. Der nächste hat Angst vor Hunden. Der übernächste hat Angst vor Ratten. Am Ende laufen nur noch so Blobs rum mit Augen. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst vor Antifaschisten. Ich weiß ja nicht, was für ein Spiel Grounded ist und was sie für eine Zielgruppe haben, aber vielleicht ist daher ja eher der Punkt zu finden. Spinnen sind vor allen Dingen die, wo die Männchen immer kleiner sind und häufig gefressen werden. Allerdings. Ui. Aber kommen wir zu was völlig anderem, nämlich dem Missbrauch von Videospielen, politische Botschaften zu verbreiten. Das ist ganz pfui bäh und das sollte keiner machen, schon gar nicht. Epic liegt im Clinch mit Apple und Google, weil Epic hat da natürlich auch die Mobilversion von seinem extrem erfolgreichen Spiel Fortnite platziert in den App-Stores, hat dann aber praktisch in den Apps den Leuten angeboten, nee, kommt doch auf unsere Webseite und kauft den DLC und Zusatzinhalt und Ingame-Währung, kauft das bei uns, da ist das günstiger, als wenn ihr das hier über den Shop macht. Das sehen Apple und Google natürlich nicht gern, weil ihnen damit Umsatz entgeht und dann haben sie Fortnite kurzerhand rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass die sich irgendwie beugen. Und dann hat Epic jetzt geantwortet, indem sie ein Video gemacht haben. Ich weiß nicht, ob hattest du es nochmal reingenommen? Nee, ne? Nee, aber könnte ich jetzt schnell noch machen. Ja, gucken wir es uns ohne Ton mal an, weil für die Leute, die so ein bisschen sich für Computergeschichte interessieren und vielleicht schon etwas älter sind, wird sehr schnell klar werden, worauf hier angespielt wird. Mach nur den Ton aus und mach's nicht Vollbild am besten. Ja, sieht man schon eigentlich an diesen ersten Bildern, worum es hier geht. Für die Jüngeren erkläre ich es gleich nochmal. Ja, kannst ruhig weiterreden, wir hören ja keinen Ton. Ja, also es ist, wie gesagt, die Älteren haben es erkannt, es ist eine Persiflage auf einen Apple-Werbespot aus den 80ern, wo halt so eine Big Brother Atmosphäre, halt's mal an hier, mit dem Spruch, oder mach's nochmal den Millimeter zurück, wo halt so eine Big Brother Atmosphäre gezeigt wurde und der Apple Macintosh dann so der Befreiungsschlag aus dem ewig hellbeigen PC-Diktat sozusagen. Und ja, hier sagen sie dann, also Epic Games hat es gewagt, halt das App Store-Monopol anzugreifen. Als Gegenschlag hat Apple Fortnite von einer Milliarde Geräten ausgeschlossen, schließt sich dem Kampf an und bewahre 2020 davor, 1984 zu werden. Hashtag Free Fortnite. Ich finde das ein ziemlich, also was PR angeht, einen ziemlich guten Move von Epic. Und Fortnite ist, ich habe es noch nie gespielt, aber viele Leute mögen es offensichtlich und ist so ein bisschen, sie sind ein bisschen so in der Position, in der Blizzard immer war. So, hey Leute, wir haben World of Warcraft. Sie sagen jetzt halt, hey Leute, wir haben Fortnite. Wir legen uns mit jedem an, das ist uns egal. Jeder weiß, dass es ein Riesengeschäft ist. Ja. Tja, Epic, ne? Epic. Den chinesischen Teileigentümern. Ist schon ganz lustig, dass die so eine 1984-Atmosphäre erzeugen und können sich auch an die eigene Nase fassen. So viele Daten, wie bei diesem Spiel erhoben werden über die Spieler, das ist schon nicht mehr lustig. Und halt hier diese Rebecca Valentine von Vice regt sich halt ganz schrecklich auf, wie unglaublich das ist. Nicht Vice, Games Industry, der letzte war Vice, GamesIndustry.biz ist das. Es könnte sein, dass sich das jetzt hier anhört, wie denkt denn auch jemand an die Kinder, aber es ist ja völlig klar, dass Epic sowieso schon über die Kinder nachdenkt. Ja? Und sie sieht die Message von dem Clip als: Apple will euch die Videospiele wegnehmen, wir kämpfen dagegen, macht mit, und ihr wisst, was jetzt gleich für eine Hassgruppenname fällt. Ja, wie man sowas heute noch machen kann, also so die Gamer so aufstacheln und so, wo man doch weiß, seit Gamergate, wie gefährlich die sind, ach da was. Und dass die halt, schafft hier das neue Wort weaponized audience, also zur Waffe gemachtes Publikum. Also sie wirft Epic praktisch das System Don Alfonso vor gegen Apple. Sie sagt, ihr hetzt jetzt hier die jungen Leute auf mit eurer Reichweite. Ja, aber wenn mir jemand 30% von meinem ganzen Geld wegnehmen wollte, was ich irgendwie mit meinem guten Produkt verdiene, würde ich auch irgendwie sagen, Leute, hier einigen wir uns vielleicht wie Erwachsene, oder wenn ihr nicht wollt, könnt ihr auch Krieg haben. Ja, und sie findet es halt ganz schlimm, dass die Kinder praktisch hier auf den Gamergate-Pfad gebracht werden. Und es gibt viele, viele andere Probleme, über die man Kinder informieren müsste. Wahrscheinlich, wir kennen die üblichen Verdächtigen für diese Probleme. Und man, das wäre politisch und jetzt gerade auch in dem Klima der falsche Schritt. Und ja. Was halt im kompletten Gegenteil zu, das Private ist politisch, alles ist politisch, Spiele müssen politisch sein und so weiter und so fort, zu dem, was auf der anderen Seite von so Leuten wie Rebecca hier verlangt wird. Das darf dann Epic aber nicht, weil Epic, pfui pfui, Apple gut oder was auch immer. Oder halt Epic hat es gewagt, die Gamer anzusprechen. Die hatten wir gebannt, was weiß ich. Ja, H.P. Lovecraft, das war ein virulenter Rassist. Und wie die Serie Lovecraft Country dieses Erbe konfrontiert. Ganz schrecklicher Artikel. Aber auch als ich gelesen habe, dass Jar Jar Abrams mit unter den Produzenten der Serie ist, habe ich mir auch gedacht, okay, was hat das mit Lovecraft zu tun? Naja, also die Serie habe ich nicht gesehen, werde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken, aber dann kommt halt kommen so Zitate von der Showrunnerin oder dem Showrunner Misha Green. Ja, sein Einfluss in der Horror-Fankultur ist riesig und du kannst auf jeden Fall feststellen, dass er ein Rassist war, wenn du ihn liest. Es ist sehr schwer, daran vorbeizulesen. Und dann wird halt erzählt, wie schwer es den Fans fällt, damit leben zu müssen, dass Lovecraft so ein schrecklicher Rassist war, auch wenn er so tolle Geschichten geschrieben hat. Ja, wen er alles beeinflusst hat, King, Guillermo del Toro, George R. R. Martin, Ridley Scott, Alan Moore, John Carpenter, Neil Gaiman. Und das alles, obwohl es ein schrecklicher Rassist ist. Also der hat schon derbe Sachen geschrieben und hat auch eine Katze mit einem komischen Namen und all diese Dinge, die sind wahr, aber ich denke, es ist wie immer, wenn man ihn in den historischen Zeitrahmen setzt und dann noch dazu rechnet, dass er eigentlich um 50 Jahre zurückgeblieben war von der progressiven Entwicklung. Das waren halt seine Ansichten, aber der ist tot. Der ändert die auch nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass heute jemand Lovecraft liest und danach sagt, cool, hier so einen rassistischen Kram wollte ich schon immer mal lesen oder so, weil das sind ja bei Lovecraft, wenn dann irgendwie so Seitenblicke, dann guckt der Protagonist irgendwo hin, wo ganz viele Leute sind und schreibt was von einem ausländischen Gewusel oder irgendwas. Und das Ausländische wird oft als Chaos-Element wahrgenommen. Das stimmt ja alles, aber dann so ein Bohai drum zu machen. Gibt es ja auch vor allen Dingen im wirklichen Leben nicht, ne? Irgendwelche Leute, die das so sehen. Und daher darf es natürlich auch in der Kunst nicht geben, weil, ja. Ja, ich ach ja, Croft durch Love. Ich bin in einer ganz anderen Zeit und du kannst Lovecraft nicht wegdenken, weil, wie sie selber schreibt, die Leute, die er beeinflusst hat, haben uns viel zu weit beeinflusst, als dass du müsstest Alien-Filme aus unseren Gedächtnissen löschen und all den ganzen anderen Kram. Also, so vieles. Ja, es waren ja vor allen Dingen auch Schwarze in dem Alien-Kostüm. Dum, dum, dum. Im ersten Teil. Ja. Nee, hört auf. Lass doch bitte die Toten in Ruhe und die Soßen. Die Toten und die Soßen. Ja, so eine Soße. Zigeunerjunge, la la la la la la. Ja, 4 Jahre Lobbyarbeit hat's gebraucht. Unilever knickt als Erste ein. Ungarische Paprikasauce. Ja, das bringt's, ne? Also ich würde sagen, Kulturkampf gewonnen, oder? Endlich Frieden, weil man überlege sich nur die ganzen Opfer dieses Namens. Wir gedenken ihnen. Rest in Peace. Ja. Was ist mit dem Wiener Schnitzel? Benennen wir das jetzt auch um? Weil ich meine, wenn wir das eine nicht oder andere Sachen. Frankfurter Würstchen. Nee, das geht schon. Kartoffelgratin. Pomme de terre, de Dingsbums. Cäsarsalat. Ja. Der hat doch Sklaven gehabt. Stimmt, ja. Ich frage mich ja, warum Soße ungarische Art und warum nicht rumänische Art, aber ne? Weil der Deutsche immer Ungarn mit Paprika und Pusta und dem ganzen Kram da verbindet. Weil die ganzen heimatlosen Wilden aus Ungarn kommen. Ja, keine Ahnung, also ich fand auch heute diese ganzen Sprüche auf jeden Fall zu diesem Kram mal wieder so verdreht. Weil die Leute dann sagen so, ja, richtet euch doch nicht so auf, es ist doch eine Firma, die können doch selber, ne? Das war so das liberale Echo vielerorts. So, die können ja selber entscheiden, wo ich mir denke, nee, das ist ja gerade das Ding. Man hat die ja gerade nicht das selber entscheiden lassen, sondern man hat die ja genervt jahrelang. Du hast dir diesen Mob doch nur herbeifantasiert, hast du bei Margarete nicht aufgepasst. Ja. Ja, und Zigeuner, Junge, es hilft halt auch nichts, ne? Also das ist ja das Ding mit dieser euphemistischen Tretmühle, ne? Also dann machen sich die Leute halt in Zukunft über Ungarn lustig oder weiß ich nicht was. Wenn das ein Synonym dann wird. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie Zigeunersoße genommen hat, irgendwie sich auf sein Steak gemacht und dann irgendwie einen Witz gerissen oder irgendwie, keine Ahnung, mit einer komischen Stimme gesprochen oder. Ja, das hat die ganze Gesellschaft von innen zerstört, das hast du nur nicht gemerkt. Nur weil ich keine Leute kenne, die das machen, meinst du, gibt es das trotzdem? Die haben das alles nur gedacht und das hat uns alle kaputt gemacht, ja. Und je mehr du denkst, dass du nicht betroffen bist, desto mehr bist du in Wahrheit betroffen, hat die Anita Sarkeesian gesagt. Friede und das war eine schlaue Frau, diese Peace, Anita. Peace and blessings be upon her. Ja, übrigens, ich habe mich doch geirrt. Es war nicht 4 Jahre, es war 7 Jahre Lobbyarbeit. Und das Lustige ist, es gibt ja einen Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Ja, und die fordern das nicht, sondern das ist ein ganz anderer Verein, der das Ganze angestoßen hat, das sogenannte Forum für Sinti und Roma. Und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma schließen sich der Forderung nicht an, laut Stand 2018. Vielleicht hat sich das ja geändert. Das Forum der Sinti und Roma, Margarete Stokowski, Habibitus. machen verdeckte Lobbyarbeit. Haben einen großen Sieg errungen. Ach, das Ding. Ja, genau. Der 1. FC Köln hat hier auf seinem neuen Trikot hier so eine Silhouette von Köln untergebracht und dabei unter anderem hier diese große DTIP-Moschee mit aufgenommen. Und das hat natürlich vielen Leuten nicht gefallen und was es da als Feedback gab, sieht man hier an der Seite auch, nämlich lest mal unsere Grundwerte euch durch, da steht ja drin, wir sind weltoffen oder so, friedlich, tolerant und die Moschee steht ja symbolisch für die große türkische Community in Köln und hat natürlich nichts mit Religion oder hier irgendwie außerstaatlichen Kräften, die hier irgendwie türkischen Nationalisten in Deutschland mit ideologischem und Einfluss hier irgendwie versehen zu tun. Ist ja nur ein Gebäude, ne? Weißt du noch diese subtile Botschaft? Weißt du, die Moschee steht schön frei da und auf dem Dom hängt so ein Ziegenbock und sieht ein bisschen aus, als ob er den Dom poppen will. Da oben drüber. Ich weiß es nicht genau. Und dann, ach, genau. Da schreiben sich auch die Geschichten, die Böhmermann-Gedichte eigentlich auch schon wieder von selber. Ne? Ja. Also. Vielleicht ist er da so auch drauf gekommen. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, die sollten den Dom aus ihrem Logo entfernen und stattdessen einen Fahrstuhl reinpacken. Aber sagen wir mal ehrlich, wen interessiert schon, was der 1. FC Köln macht? Ja, niemanden. Ja, das Programmforum der FDP, das war heute. Ich habe leider meine Anmeldung vergeigt, deswegen hat das ohne mich stattgefunden. Das hat aber heute digital stattgefunden. Und jetzt ist es nochmal weit bringen in der Partei. Und da ging es jetzt darum, dass man diskutieren wollte, mögliche Punkte für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und einer von den Sachen, die sie hatten, war dieser Punkt 5, handlungsfähiger Rechtsstaat, Kampf gegen Kriminalität und Extremismus. Wo sie schreiben, unser Rechtsstaat steht vor enormen Aufgaben im Kampf gegen Kriminalität und Extremismus, braucht er ein Update. In diesem Programmforum wollen wir eine Version für den Rechtsstaat 2030 erarbeiten. Welche Ausstattung benötigen Polizei und Justiz? Wie sieht eine moderne Sicherheitsarchitektur für einen handlungsfähigen Rechtsstaat aus? Wie lassen sich Extremismus und Angriffe auf unsere Werteordnung effektiv und nachhaltig bekämpfen? So, wen hatten sie da jetzt dabei? Unter anderem hatten sie da dabei diesen Herrn Jakob Gul. schöner Name übrigens. Extremismusforscher, Londoner Institut für strategischen Dialog, ISD. ISD kennen wir ja nun schon. Das ist halt auch so eine Gruppe, die da irgendwie meint zu wissen, was irgendwie alles in den Rechtsradikalismus führt, unter anderem halt YouTube-Kanäle, irgendwelche Discords, irgendwelche 4chans und 8chans und alles radikalisiert die Leute irgendwie. Und ich habe mir gestern nochmal wieder so ein Papier durchgelesen von denen, wo ich halt auch sagen muss, die sagen also, ja, da sind Rechte irgendwo und das radikalisiert also, aber worin jetzt diese Radikalisierung tatsächlich besteht, das sagen sie nicht. Das nächste, was dem Ganzen noch kommt, ist jetzt hier von dem Herrn Google, hatte ich so ein Deutschlandfunk-Interview gesehen, wo er halt gesagt hat, dass diese ganze Löschung von irgendwelchen Leuten, Akteuren aus diesem Lager halt eben dazu führen würde, dass die sich dann da irgendwie in irgendwelche Bereiche halt zurückziehen, wo sie dann nur noch unter sich sind. Und da muss ich sagen, Herr Google, ja, da sind sie in einer ganz harten Sache auf der Spur, das ist definitiv der Fall. Das haben wir ja auch schon häufiger angekreidet. Ja, aber dieses ISD ist natürlich auch was, wo dann irgendwie so Sachen rauskommen wie, ja, hier Gamer geht und so, ne, das war eine Hassgruppe, die da auf 4chan irgendwie gewütet hat und dann auf 8chan gegangen ist, weil man ihnen den Frauenhass nicht gegönnt hat auf 4chan oder solche Dinge. Ja, also jemand, dem ich jetzt seinen Extremismus-Expertentum auch absprechen würde, zumal diese ganzen Veröffentlichungen, die ich davon bisher gesehen habe, halt nur Wiederkäuerei 1:1 so ziemlich ist von dem, was halt sowieso in den Zeitungen auch steht, inklusive dieser Gamergate-Geschichte halt. Was mich echt mal interessieren würde, ist, wie das Londoner Institut für strategischen Dialog an diese Connection zu den deutschen Medien gekommen ist. Warum die überall auftauchen mit ihrem Geschwätz. Ja, ich denke mal, die sagen irgendwas, was denen gefällt. Wie gesagt, das ist ja schon so ein wiedergekäutes Zeug halt aus den Medien, ne? Und da hast du der Chat hat mich übrigens darauf aufmerksam gemacht, dass ISD auch die Abkürzung für Imperial Star Destroyer ist. Ja. Da kann jetzt jeder denken, was er will, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einfach so eine Allianz, ne? Also du hast dann irgendwelche Experten, die du dann rufen kannst, um dir deinen Talking Point zu bestätigen. Und umgekehrt haben die Experten dann irgendwelche Quellen in den Medien für ihre Expertise. Ein Londoner Institut, so. Einfach so. Wir suchen da jemanden. Ach, da weiß ich was in London oder so. Ich wüsste gerne was. Woher kommt diese Nähe? Ich finde immer dieses strategische, ne? Strategischer Dialog. Also ich meine, sagt ja eigentlich schon alles. Ist halt Narrativ für irgendwelche politischen Ziele. Strategischer Dialog halt. Zahlen also, wir dafür Geld und wie viel? Und das ist auch das Ding. Die sagen ja da auch, sie würden sich auch mit islamistischem Terrorismus beschäftigen und wie der irgendwie sich radikalisiert oder so. Aber komischerweise habe ich dazu jetzt noch nichts Konkretes irgendwo lesen können. Ich lese immer nur Rechtsextremismus. Gut, also ich meine, dieser islamistische Terrorismus ist jetzt eigentlich auch Rechtsextremismus, aber konkret was dazu habe ich da jetzt noch nicht mitbekommen, aber müsste ich vielleicht nochmal nach googeln. Ich habe jetzt nur im Zusammenhang mit dem Gamergate-Kram jetzt mir das angeschaut gehabt. Ja, und ich rechne auch eigentlich damit, dass es da jetzt eigentlich nur um Rechtskram halt geht und so nach dem Motto, ja, welche Plattformen müssen wir jetzt irgendwie im Auge haben und so. Weil ich habe ja auch schon dem Strasser zugehört, hier dem, der ja auch in dieser NDR-Sache da aufgetaucht ist vom Panorama, wo sie den Böhnert da wegen den Likes wegkriegen wollten. Der da irgendwie seinen O-Ton gegeben hat, von wegen, das ging ja wohl nicht, dass man sowas liked. Der gilt ja so als der Experte für rechte Narrative in der FDP-Bundestagsfraktion. Mhm. Und alles, was ich bisher von dem gehört habe, hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen. Richard Strobel der FDP. Ja, und die einzige Veranstaltung, wo ich da mal mit ihm war, war auch mit dieser einen Dame von dieser niedersächsischen ich vergesse mal, wie das heißt, irgendeine Stelle, wo man sich hinwenden kann, um irgendwelche Unterstützung zu bekommen wegen Rechtsextremismus-Kram. Und soweit ich weiß, gehören die zur Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, bei uns sagen sie doch auch immer, wir machen Rechtsextremismus-Kram. Vielleicht sollten wir auch mal Geld kriegen. Ja, aber wir haben ja alle nicht studiert und so und keinen Doktor. Vielleicht sollten wir uns den nochmal kaufen. Von der Universität Swasiland oder so. Und dann sagen, hier. Ich habe einen afrikanischen Doktor, das heißt, ich habe 12 Privilegienpunkte weniger als du. Als du stellst mich genau. Jetzt. Genau. Außerdem die gelebten Erfahrungen, die sollen doch auch mehr erzählen. Ne? Von daher, also wir haben hier gelebte Erfahrungen mit Extremismus reichlich gemacht. Hier geht es um Entschädigungen für die deutsche Kolonialzeit in Namibia. Die deutsche Regierung hat wohl 10 Millionen Euro als Wiedergutmachung angeboten. Wobei ich das jetzt auch irgendwie nicht verwunderlich finde, dass Namibia das abgelehnt hat, weil wenn man wirklich irgendwie eine Reparation oder eine Entschädigung oder eine sozusagen einen Schlussstrich ziehen will, dann sind 10 Millionen irgendwie für den Völkermord an den Nama und den Herero nicht so wirklich. Ja, ein bisschen historischer Kontext dazu. Es ging halt um die Zeit 1904 bis 1907, okay. Steht ja, da. Also ein paar Jahre. Es ging, ja, es gab einen Aufstand gegen die deutsche Besetzung und Kolonialherrschaft halt. Und im Zuge dessen wurden ungefähr 3/4 von 80.000, waren hinterher noch 20.000 übrig, umgebracht. Und okay. Ja gut, dann verstehe ich auch dieses Ding hier. Von einem anderen Volksstamm sind auch nochmal umgebracht worden, einfach nur mal, um den Kontext noch zu sagen. Und der diplomatische Kontext ist, dass bis zum Jahr 2015 sich die Frage gar nicht wirklich gestellt hat. Allerdings im Jahr 2015 hat das Auswärtige Amt in einer Depesche das als Völkermord bezeichnet. Und das hatte diplomatische Folgen, dass daraufhin eine Klage eingereicht wurde vor dem Internationalen Völkergerichtshof. Allerdings wurde diese Klage abgelehnt und die deutsche Bundesregierung hat halt da drin darlegen können, dass sie quasi nicht als Rechtsnachfolger für diese Kolonialgräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Insbesondere, weil ja über die Jahre, obwohl es kein Schuldanerkenntnis gab, gute diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen mit Namibia hergestellt wurden. Und das wurde so quasi auch vom Völkergerichtshof in erster Instanz abgelehnt. Da kann es allerdings noch zu mehreren Prozessrunden kommen. Wann war das? Vor 2-3 Jahren? Und vielleicht ist das jetzt mit dieser, dass sie 10 Millionen anbieten, halt irgendwie in dem Zusammenhang zu sehen, dass da jetzt vielleicht eine neue Prozessrunde ansteht und die sich da ein juristisch besseres Klima noch schaffen wollen, so nach dem Motto, ja, wir haben schon vorher, sind wir auf die zugegangen. Und ja, das einfach nur zum Kontext. Ja, hier haben wir die Proteste in Weißrussland. Der Herr Lukaschenko hat ja ein bisschen gewackelt bei der Wahl. Daraufhin gab es da einiges an Oppositionskundgebungen. Und inzwischen scheinen wir an dem Punkt zu sein, wo das brutal unterdrückt wird. Hier in dem Artikel geht es um alle möglichen Verletzungen, die Leute erlitten haben in den Gefängnissen, auf dem Weg in die Gefängnisse. Keine gute Zeit, in Weißrussland ein Demokrat zu sein momentan. Und ich weiß nicht mehr, wer es war auf Twitter, der geschrieben hat, wenn doch nur irgendwie Deutschland den Ratsvorsitz der EU hätte und da mal richtig auf den Tisch hauen könnte und sagen könnte. Ich glaube, das war der gute von der Piratenpartei Brandenburg. Ah, das kann sein, ja. Auf jeden Fall fand ich es sehr richtig. Also wenn Deutschland, und der Gag ist natürlich, dass Deutschland momentan die Ratsvorsitz hat und eigentlich der Master schon irgendwo vorne stehen müsste und sagen würde, hier, Herr Lukaschenko, so geht es aber nicht, wie Sie mit den Leuten umgehen. Aber wie auch schon in der Türkei und in Ungarn und in Polen wird der Teufel an die Wand gemalt, wenn die Regierung irgendwas macht. Und wenn die Regierung wirklich irgendwas macht, wie in Weißrussland oder in der Türkei, dann ist der Mars auf einmal so still. Nun, es ist halt auch wirklich Business as usual. Und ich habe mich auch so ein bisschen gewundert und ich habe dann nochmal ein bisschen geguckt, was hat sich denn geändert in letzter Zeit? Und es hat mal wieder was mit Öl und mit Gas zu tun. Und zwar wird ja sehr viel Gas und Öl durch Weißrussland durchgeleitet per Pipelines. Und da gibt es ja gerade Verhandlungen, was die ganzen Liefermaxima angeht. Und da werden ja gewisse Quoten eingeführt im Zusammenhang mit der Nord Stream 2 Pipeline. So, und davon ist diese Pipeline eben auch betroffen. Einerseits, dass weniger durch diese Quotenregelung durchgeleitet wird, also Gas für den europäischen Markt. Und andererseits, dass einfach die Nachfrage im Moment einfach ein bisschen eingebrochen ist. Warum wohl? Und deswegen wird nicht so viel Gas durchgeliefert durch die Pipeline, dass die Prozente, die Weißrussland nimmt, denen reicht. Und die haben halt auch angefangen, schon Öl und Gas abzuzwacken. Und deswegen ist das Verhältnis zu Russland so ein bisschen gebröckelt. So, und das ist so in den letzten Monaten passiert. Und sonst ist es ja auch immer so, dass ich hatte ja die Meldung mit den russischen Agenten, die da die Wahl beeinflussen sollten. Normalerweise ist das Verhältnis mit Russland sehr, sehr gut, Weißrussland und Russland. Und einer der Gründe, warum sehr wenig darüber berichtet wird, ist das ja auch. Und vielleicht erklärt es das, dass jetzt auf einmal sich alle darüber aufregen, was in Weißrussland passiert, obwohl das ja eigentlich Business as usual ist. Alle Jahre wieder. Oder alle 4 oder 5, wie oft die wählen. Alles nicht neu. Glaubt ihr, dass sich da jetzt was ändert? Ich glaube es nicht. Nö. Glaube ich nicht. Costa Rica, auch ein Mammon-Artikel, habe ich vorhin kurz durchgeskippt, ist so ein bisschen das Vorzeigeland in Mittelamerika, was Umweltschutz angeht. Die forsten wie verrückt auf, es sind auch schon positive Effekte praktisch sichtbar von dem neuen Dschungel, der da zurückkehrt praktisch. 30% der Fläche des Landes sind unter Naturschutz gestellt. Das Land hat keine Armee. CO2-Bilanz sieht immer besser aus. Die haben es geschafft, den Tourismus in einem Rahmen zu halten, dass halt keine Betonburgen an ihren Stränden stehen und dass es keine großen Ketten da gibt oder ähnliches. Aber es ist halt, ich finde es eine schöne Sache und ich finde es gut, dass der Mammon da auch mal ein positives Ding eingestreut hat. Aber Costa Rica ist so unsagbar klein. Da kann man sowas machen. Auch in der Gegend, wo man vielleicht halt sagt, gut, wer will hier schon einmarschieren? Da kann man sich auch keine Armee leisten. Wäre schön, wenn es überall auf der Welt so wäre und man sagen könnte, eigentlich ist das Unsinn, das Geld, was wir da ausgeben, wie die Bekloppten. Aber ist halt nicht überall. Dass es weniger Regenwald gibt und dass der Amazonas-Regenwald die Lunge wäre und so, das ist ja auch alles mehr Marketing als wirklich das, was. Ja, aber ich finde nicht, dass das weniger werden muss. Also, nö, wird es ja aber auch de facto nicht. Aber Costa Rica soll auch sehr schön sein. Ein Bekannter von mir war da erst vor kurzem. Wäre da gerade so rausgekommen wegen Covid wieder. Aber der war auch begeistert. Und von allem gibt es eine Kopie aus China, jetzt auch von Greta Thunberg. Die einzige... Was? Hao Yao. Hao Yao. Die einzige Fridays for Future Aktivistin in ganz China. Sie hat auch ein Schild, auf dem steht irgendwie... Keine Schule. Klimastreik. Oder das, was halt auch bei der Greta auf dem Schild steht. Ja, ich finde das auch so lustig, dass hier in dem Artikel irgendwie steht, ja, in China, da werden solche Sachen entweder kollektiv gemacht oder gar nicht. So individuelle Aktionen sind nicht gern gesehen oder so, haben sie das hier formuliert. Ja, dass der Umweltschutz ist halt sozusagen schon in der Ideologie mitverpackt, den die Regierung wünscht. Und zusätzlicher ist eigentlich nicht gewünscht. Aber die Dame hier, ja, manche werden sagen, sie arrangiert sich, andere werden sagen, sie macht es schlau, aber sie kritisiert halt die Regierung nicht. Naja, ist ja schon von der Schule geschmissen worden. Oh. Beziehungsweise sie ist das Privileg entzogen worden, auf die höhere Schule zu gehen. Und sie müsste jetzt auf eine andere Schule gehen. Irgendwie sowas. Aber ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll, von dieser PR-Aktion. Aber ich weiß, was ich von der Berichterstattung von der Tagesschau halte. Ja, die macht so einen Artikel, während das halbe Land in China gerade überflutet ist. Das ist wirklich nicht mehr lustig, was da passiert. Und ja gut, hier, ne? Mehr als 53 Millionen Menschen von den Überschwemmungen in China betroffen. So lapidar. Price. Willst du etwa jetzt die Leistung von dieser jungen Frau hier wieder klein machen? Weil das sexistisch. Scroll mal bitte zum nächsten Bild. Ich habe mich nur mal wieder über okay. aufgeregt. Zu Recht. Hier, Preis. Bitte. Ja, das war letztes Jahr. Und die Bilder, die jetzt gerade in China unterwegs sind, da siehst du keine Straße mehr. Ich sehe auf dem Bild, um ehrlich zu sein, auch... Ach doch, hier links ist so ein Stück, wo ein Auto steht. Das Schlimmste ist noch nicht passiert. Jetzt die vierte große Flutwelle. Und Dienstag scheint wohl der Tag zu sein, wo die großen Flutmengen ankommen, die gerade in Sichuan runtergeregnet sind. Und dann wird es mit der Mathematik. Ja. Abel Greta Thunberg hat gekämpft für Frieden und Weltklima. Ja, das war's schon wieder für heute. Naja, haben wir doch noch eine manierliche Sendezeit zustande gebracht. Ja, wir bedanken uns bei allen Bundestagsabgeordneten, die das möglich gemacht haben. Auch bei Helge! Das ist ein bisschen widerlich. Und natürlich bei unseren tollen Zuschauern, die uns immer wieder im Chat motivieren. Genau. Und denkt dran, schönen Gruß an all die unfehlbar sind, von nichts eine Ahnung haben, die aber immerhin so tun als ob, weil auf Fassade, da stehen sie halt drauf. Ja, geht in den Wald. Fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Kauft Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Aber auf eigene Gefahr. Ja, und lasst euch nicht gendern. Und ich glaube, es wird eine interessantere Woche. Das war etwas eine langsame Nachrichtenwoche. Ich glaube, die nächste Woche und die nächsten zwei Wochen werden interessanter wieder. Steht einiges an. Ich bin gespannt. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Bye, bye. Accessbar.